Okay, dann würden wir langsam anfangen. So, ich sage schon mal herzlich willkommen zur heutigen Podiumsdiskussion von Plattbus mit dem Titel Was ist die Rechte, was ist Faschismus? Bevor ich die Sprecher und die Veranstaltung noch mal kurz ankündige und vorstelle, möchte ich für alle, die es noch nicht kennen, ein, zwei Worte zu Plattbus sagen. Plattbus ist ein Projekt der Selbstkritik und Selbstbildung mit dem Ziel einer praktischen Re- und Neuorganisation einer emanzipatorischen und marxistischen Linken. Mit dem Bezug zur Geschichte der Linken im Allgemeinen und dem Marxismus im Besonderen geht es bei Plattbus immer um die Frage, was ist die Linke gewesen und was kann sie noch werden? Plattbus existiert, weil die Antwort auf solch eine Frage schon lange nicht mehr als selbstverständlich angesehen werden. Und zu dem Zweck haben wir eben verschiedene Veranstaltungen, also Podien wie heute, Teach-ins wie morgen und auch einen jährlichen Lesekreis, der jedes Jahr stattfindet, im Wintersemester der aktuelle jetzt, was ist die Linke, was ist Marxismus, und im Sommersemester, was ist revolutionärer Marxismus. Die Podien und Teach-ins veröffentlichen wir dann zum Beispiel auch in unserer Zeitschrift, die Plattbus Review, die findet ihr hinten, könnt ihr kostenlos mitnehmen. Und genau, da können auch Einzelpersonen, die einen ernsthaften Beitrag machen wollen zur Selbstverständigung der Linken, auch veröffentlichen. Das machen wir sehr gerne. Und diese Teach-ins, Podien etc., die wir dort veröffentlichen, besprechen wir dann auch in wöchentlichen Coffee Breaks, was eine ganz gute Gelegenheit ist, um einfach mal so locker in lockerer Atmosphäre irgendwie kleineren Text zu besprechen, um die Leute kennenzulernen. Genau, also falls ihr jetzt schon wieder vergessen habt, all die schönen Dinge, die ich gerade erzählt habe, findet ihr auf jeden Fall all die Veranstaltungen im Telegram-Kanal. Wenn ihr jetzt heute hierher gefunden habt, dann seid ihr da wahrscheinlich schon drin. Und wenn nicht, es sind ja ein paar Wegweiser noch mit den Postern, da findet ihr auf jeden Fall den QR-Code und könnt den scannen und dann kriegt ihr auf jeden Fall sehr, sehr regelmäßig Nachrichten von uns und wisst über alles Bescheid. Okay, dann fangen wir an mit dem Podium und dem heutigen Thema. Was ist die Rechte, was ist Faschismus? Die Ankündigung der Veranstaltung war folgende. Spätestens seit den Erfolgen von Trump, AfD oder Meloni ist der Begriff des Faschismus aktuell omnipräsent. Insbesondere aber nicht nur bei der Linken. Auch bei anderen Themen wird von Faschismus gesprochen. Sei es im Hinblick auf den Ukraine-Krieg, den Israel-Palästina-Konflikt oder bei der internationalen Klimabewegung, welche einen Fossil Fascism proklamiert. Diese Phänomene begleitet ein bereits einige Jahrzehnte alter linker Widerstand gegen rechts. Vor diesem Hintergrund möchte Plattbus fragen, was versteht ihr unter der Rechten und was ist ihr historisches Verhältnis zu der Linken? Was ist das Spezifische am Faschismus? Und welche Unterschiede oder Kontinuitäten seht ihr zwischen dem historischen Faschismus und den heutigen politischen Tendenzen der Rechten bzw. neuen Rechten? Wie unterscheidet sich Faschismus von normaler bürgerlich-kapitalistischer Politik und welche politische Konsequenzen sollte eine Linke daraus ziehen? Angesichts von Begriffen wie Nationalsozialismus oder Linksfaschismus gab oder gibt es reale Überschneidungen der radikalen Linken und der radikalen Rechten? Welche Lehren lassen sich aus den historischen Faschismusdebatten unter Marxisten, Anarchisten etc. ziehen? Und schließlich, braucht emanzipatorische Politik den Antifaschismus oder kann dieser auch ein Hindernis sein? Das sind viele große Fragen, aber wir haben ja auch noch einen ganzen Abend vor uns. Die Sprecher stelle ich jetzt vor in der Reihenfolge, in der sie auch sprechen werden. Direkt links von mir ist Elli. Elli ist Mitglied bei den Jusos in Berlin und dort aktiv im Arbeitskreis Antifaschismus. Daneben sitzt Anton Storchilow, er ist Historiker, Mitglied der Linkspartei, arbeitet auch für die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Hessen. Als Dritter haben wir Dennis Kremer, er promovierte in Philosophie zur Aufklärung und Aufklärungskritik bei linken und rechten Denkern, ist seit über 10 Jahren aktiv in verschiedenen linken Kontexten und was vielleicht für uns ganz interessant ist, er war auch unmittelbar nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine für eine gewisse Zeit in der Ukraine, um dort den ukrainischen Widerstand zu unterstützen. Und zuletzt, last but not least, Andreas Peglau. Andreas Peglau ist Psychologe und Psychoanalytiker, und hat den Klassiker von Wilhelm Reich, Massenpsychologie des Faschismus, 2020 neu herausgegeben. Er ist geboren in Ost-Berlin und war 1976 bis 1990 Mitglied der SED. Und nach der Wende promovierte er dann an der Charité zu den Arbeiten von eben jenem Wilhelm Reich und veröffentlichte 2017 auch das Buch Rechtsruck im 21. Jahrhundert. Genau, also das Format ist folgendes: Die Sprecher haben 10 bis 13 Minuten Zeit für Eingangsstatement, in der zweiten Runde dann nochmal 4 Minuten Zeit, um aufeinander zu reagieren, und dann öffnen wir fürs Publikum für Fragen und Anmerkungen. Okay, und damit übergebe ich dann auch an Elli. Okay, hi. Also, freut mich erstmal hier zu sein. Freue mich, hoffentlich einen konstruktiven Beitrag zu, geben zu können für eine geeignete Linke. Ich habe ja die Frage auch im Vorfeld bekommen, genauso wie alle in der Ankündigung. Ich würde ehrlich gesagt einfach kurz die schlicht beantworten, daraus dann Vorschläge zu ziehen, wie es für so Rekonstruktion einer vitalen, emanzipatorischen Linken kommen. Was sind Rechte und Linke und inwiefern steht zwischen ihnen ein historisches Verhältnis? Also ich verstehe unter Rechten Menschen, welche eine ausgrenzende Politik wollen, welche völkerspitzen und nicht internationalistisch, konservative Werte vertreten und damit problematische Strukturen aufrechterhalten. Linke hingegen denken internationalistisch, möchten für alle Menschen Gerechtigkeit, setzen sich für nötige Veränderungen ein. Mensch ist Mensch bei den Linken und dafür haben sich Linke immer Schützen vor jene gestellt, welche zu Minderheiten gehören und welche von den Rechten schikaniert wurden. Volkstum ist rechts und deswegen hat rechts immer versucht, jegliche linke Bewegungen zu unterdrücken oder gar zu vernichten. Die Rechten haben dabei immer mit Narrativen gearbeitet, um die Linken als eine Gefahr oder eine Verschwörung darzustellen. Was ist das Spezifische am Faschismus und welche Unterschiede oder Kontinuitäten sehe ich zwischen dem historischen Faschismus und den heutigen politischen Tendenzen? Ich glaube, besonders viele Unterschiede gibt es gar nicht. Also in der Ideologie auf jeden Fall. Eine Überlegenheit und das Wohl des einen Volkes steht jedenfalls bei Faschisten damals als bei Faschisten heute im Mittelpunkt. Antisemitismus und Antifeminismus waren auch immer feste Bestandteile von Faschismus. Egal, ob es die AfD heute ist oder die Nazis früher. Die Kontinuität besteht also im Inhalt der Rechten. Es gibt Unterschiede in der Präsentation. Wörter von damals werden vermieden. Da wird nicht gesagt, die Arbeitsscheuen müssten arbeiten, sondern die Arbeitsverweigerer dürfen nicht auf Kosten des Staates leben. Oder Antisemitismus wird nicht mehr so offen ausgesprochen, sondern in Form von Dog Whistles verschleiert. Also Codewörter, welche antisemitische Stereotype in für Unwissende harmlose Wörter umwandelt. Auch die Gewalt prägt sich anders aus. Klar, die AfD ist mit rechten Hooligans, allerdings distanzieren sich öffentlich davon und würden sich selber nicht die Hände mehr schmutzig machen. Da waren die Verbindungen zwischen der NSDAP und der SA bzw. später der SS deutlich offener, auch bei den Faschisten in Italien. Hier unterscheidet sich der Faschismus von normaler bürgerlicher kapitalistischer Politik. Faschismus ist offen und bewusst diskriminierend. Ich behaupte mal, im normalen bürgerlichen Kapitalismus sind die, welche sich für gleiche Rechte von Queers, BIPOCs und oder Ärmere eintreten wollen. Diese verstehen aber, also aus meiner Sicht, ohne das übergriffig zu meinen, verstehen aber einfach nicht das gleichberechtigt, nur ohne Klassizismus und damit auch mit der Beseitigung des Kapitalismus möglich ist. Außerdem ist Faschismus autoritär, akzeptiert absolut keine Meinungen. Der bürgerliche Kapitalismus, das sehen wir ja, wir leben in einem bürgerlichen kapitalistischen System, erlaubt Diskussionen. Und unsere Aufgabe daher als linke Politik gilt es, alle, die im bürgerlichen kapitalistischen Sumpf sitzen, mit Argumenten zu überzeugen, rauszuziehen. Faschistinnen können wir nicht überzeugen. Der einzige Weg aus dem Faschismus führt durch Selbstreflexion und das können nur die Betroffenen selbst. Angesichts von Begriffen wie Nationalsozialismus und Linksfaschismus gab oder gibt es reale Überschneidungen der radikalen Linken und der radikalen Rechten? Zunächst einmal nicht viele. Also wirklich nicht. Die Hufeisentheorie ist falsch, ist wissenschaftlich bewiesen, das möchte ich definitiv betonen. Linksfaschismus ist ein Widerspruch als Begriff. Es gibt nur rechten Faschismus. Die Natur des Faschismus ergibt sich aus rechten Narrativen. Radikal für etwas per se einzustehen ist per se auch nichts Schlechtes. Radikal für Gleichheit und gegen Diskriminierung und Gewalt einzustehen, ist etwas Gutes. Es gibt und gab allerdings Gemeinsamkeiten immer zwischen autoritären Systemen, zwischen rechten und autoritären Systemen. Es ist die Frage, ob man zum Beispiel sowas wie Sarah Wagenknecht, die SPD als linken Autoritismus bezeichnen möchte. Jedenfalls arbeiten autoritäre Systeme immer mit Gewalt, einer Unbelehrbarkeit und dem Ausschluss einer Gemeinschaft. Autoritarismus ist eine der größten Gefahren der Demokratie und Autoritarismus ist natürlicherweise einfach in rechten Strukturen vorzufinden und daher ist Rechts auch definitiv die große Gefahr in Deutschland und in der Welt, ehrlich gesagt. Welche Lehren lassen sich aus den historischen Faschismusdebatten unter Marxisten, Anarchisten und anderen linken Bewegungen ziehen? Es ist besonders auf dieser Veranstaltung, ehrlich gesagt, sehr interessant. Das ist ein studentischer Kreis und was mir als erstes im Kopf gekommen ist, boah, das klingt gebildet. Also das klingt irgendwie sehr, erstmal muss man genau definieren können, was Marxisten, Anarchisten sind. Das werden die meisten auf der Straße einfach schlicht nicht können, wenn man es fragt. Ich glaube, es schreckt häufig ab, Menschen mit einem Personenkult um sich zu ziehen, mit Zitaten irgendwie zu argumentieren, statt mit Argumenten. Marx war ein linker Vordenker. Das kann nicht eine Voraussetzung für linke Diskussion sein, das Kapital gelesen zu haben. Ich glaube, es hat linken Parteien in Deutschland generell nicht gut getan, dass sie eine sehr hohe Akademisierungsquote haben. Das sage ich ausdrücklich als Studentin. Das ist aber nur ein Teil, was mir einfach im Kopf gekommen ist bei der Frage, um die Frage wirklich zu beantworten. Naja, ich glaube auf jeden Fall, dass wir gemeinsam für eine linke Gesellschaft eintreten müssen, deren Werte zusammen kämpfen müssen, sich nicht im Klein-Klein verlieren. Konflikt gerne. Ohne Konflikt kommen wir nicht voran. Aus der Spaltung kommt das nicht, sondern nur den Rechten. Genau. Und das Folgende sage ich gerade auch als Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. Es darf nicht vergessen werden, wer Feind und Freund ist. Na, also nicht für kurzfristigen Erfolg Kompromisse schließen, welche sämtlichen linke Grundwerte missachten. Wir sollten auf jeden Fall darauf achten, uns gegenseitig in der linken Bewegung nicht aus eigenen oder Privilegierungsgründen Steine in den Weg zu legen. Das nützt letztendlich niemandem was, beziehungsweise nur den Rechten. Braucht emanzipatorische Politik den Antifaschismus? Kann dieser ein Hindernis sein? Nein. Also ich glaube definitiv, eine emanzipatorische Politik braucht den Antifaschismus. Zumindest solange der Faschismus eine Gefahr in unserer Welt darstellt. Und dies wird zumindest zu der Lebenszeit von uns allen der Fall sein. Problematisch kann es allerdings werden, wenn Antifaschismus männerdominiert ist. Das ist häufig der Fall. Ich plädiere daher auch immer im Kopf zu behalten und regelmäßig zu betonen, dass der Kampf gegen Faschismus auch immer ein Kampf gegen Antifeminismus ist. Ja, genau. Ja, genau. Deswegen, jeder Antifaschist sollte auch gleichzeitig ein Feminist sein. Jeder Feminist sollte auch gleichzeitig ein Antifaschist sein. Um zum Schluss zu kommen, ich denke, wir kommen näher an unseren Zielen einer emanzipatorischen Linken mit Veranstaltungen wie dieser, in denen wir rückblicken, was schiefgelaufen ist und wie wir Fehler zukünftig vermeiden können. Wir müssen aufeinander zusammen gegeneinander gehen. Wir müssen auf jeden Fall zusammen gegen rechts stehen. Als erschaffen wir das schlicht nicht. Die Rechts ist organisiert und lässt einen riesigen Sturm auf aktuell. Ist unser Widerstand organisiert? Gleichzeitig dürfen wir kontroverse Themen innerhalb der Linken nicht aus dem Weg laufen. Konflikt müssen wir zu Lösungen kommen. Und dafür bin ich sehr auf den ganzen weiteren Abend gespannt. Ich bin vor allem gespannt auf die Diskussion und gar nicht darauf, was ich zu sagen hatte. Danke. Anton Schauspieler? Okay. Was ist Faschismus? Als Historiker fängt man vorne an. Faschismus ist, wie Realsozialismus auch, ein Kind des Ersten Weltkriegs, als die Menschen dessen gewahr wurden, welche Macht die staatliche Bürokratie entfalten kann, wenn sie sich die Massenmedien unterwirft und auch die leisesten Anzeichen von Dissens resolut niederprügelt. Die Jugend der Länder marschierte mit Begeisterung zur Schlachtbank wegen Sachen, die ihr Privatinteresse überhaupt nicht tangierten. Menschen, die in Sachsen und in der Vendée geboren wurden, schossen aufeinander, weil jemand in Bosnien einen Österreicher erschossen hat und die entsprechenden Bündnisstrukturen zu diesem Anlass wissen wollten, wer geopolitisch der Boss ist. Diese unnormale Situation, bei der die privaten wie staatlichen Opfer in keinem Verhältnis zum proklamierten Ziel standen, entfesselte die Fantasie derer, die diese Macht einem lohnenderen Zweck unterstellen wollten. Während der Realsozialismus sich dran machte, diese Macht zu nutzen, um die neue Gesellschaft nach Marxischen Vorstellungen endlich zu verwirklichen, hatte die politische Gegenseite natürlich anderes im Sinn. Der klassische Liberalismus mit seinem Nachtwächterstaat war seit langer Zeit auf dem Rückzug. Wie seine führenden Vertreter schon früher erkannt hatten, hatte die voranschreitende Demokratisierung in vielen Ländern schon am Vorabend des Ersten Weltkriegs es der Arbeiterklasse ermöglicht, bestimmte soziale Errungenschaften, eine aus heutiger Sicht rudimentäre Armen- und Krankenfürsorge, progressive Steuersätze und dergleichen zu erkämpfen. Dieser Fortschritt wurde natürlich nicht unter allgemeiner Applaus errungen. Die Gegner waren deprimiert, sahen ihre natürlichen Rechte missachtet und ihre gute alte Welt ähnlich den Bach runtergehen wie die reaktionären Adligen, die ihrige nach der Revolution in Frankreich oder die ehemaligen Sklavenhalter, die ihre nach der Niederlage der Konföderierten. Mit dem Unterschied allerdings, dass die Ausbeuter in diesem Fall nicht etwa entmachtet wurden, sondern nur gedemütigt und finanziell belastet. Die Chefs blieben Chefs. Sie waren gebildet, wohlhabend, einflussreich und pessimistisch. Sie fingen an die marxistische Fortschrittsidee zu glauben. Die Utopie des Vereins freier Bürger war für sie, die Herren der Welt, natürlich ihr Gegenteil. Sie würden im selben Abteil fahren müssen wie die Prolls, in selben stinkenden Kantinen essen, genauso von Unteroffizieren angebrüllt werden. Dass die Gefahr keine abstrakte war, zeigte der Rote Oktober in Petrograd. Was Millionen der Arbeiter ermutigt hatte, schockierte ihre Ausbeuter. Die Erfahrung des Ersten Weltkriegs deutete den Ausweg an. Wenn man die Massen sogar dafür mobilisieren kann, suizidal gegen MG-Stellungen zu rennen, dann wäre es doch ein leichtes, sie dazu zu bringen, Kommunisten und Gewerkschafter totzuschlagen und die entsprechenden Arbeiterrechte und Sicherungssysteme wieder abzuschaffen. Es war für die Zeitgenossen eine Notbremse, die erlaubte, das Schlittern Richtung Sozialismus aufzuhalten. Man darf diese Massenmobilisierung nicht als eine Massenherrschaft missverstehen. Der Faschismus war elitär und sozialdarwinistisch. Sein Versprechen an die Massen war nicht Freiheit, Gleichheit oder Brüderlichkeit, sondern erstens für die besten, eifrigsten Handlanger die Möglichkeit, in die Elite kooptiert zu werden. Zweitens für die Mitläufer väterliche Fürsorge. Drittens orgiastische Enthemmung gegen die Outgroup, sei sie Ausländer, kranke Sozialisten, Feinde allgemein. Diese Fürsorge war kein Recht, sondern eine Gnade. Man bediente sich ihrer, um Revolten zu verhüten. Denn letzten Endes konnte auch die von der Bourgeoisie engagierten faschistischen Führer der Massen die objektiven wirtschaftlichen Faktoren nicht abschaffen, die ihre Regimes destabilisieren würden, wenn sie sich nicht um ein Lebensmaß an Versorgung kümmern. Diese banale Notwendigkeit kann keine Ideologie abschaffen. Der deutsche Faschismus spezifisch versuchte, diese Bedürfnisse der Massen durch die Plünderung zunächst der Juden, dann der unterjochten Länder Europas zu befriedigen. Mit Sozialismus hatte all das nichts zu tun. Unternehmer blieben Unternehmen. Immer. Porsche designte Panzer, BMW baute Bomber. Und die Nachkommen der Leute, die das taten, sind auch heute noch die reichsten Deutschen. Im Realsozialismus wurde Iljuschin und Kalaschnikow keine Milliardäre, weil die Konzerne und Konstruktionsbüros dort eben staatlich waren. Die Enthemmung ist ein wesentlicher Bestandteil des Ausnahmeregimes und auch der Teil der Fronterfahrung des Ersten Weltkriegs. Das Leid und die Entbehrungen wurden mit dem Recht und der Pflicht belohnt, sie zivilisatorischen Ketten abzustreifen und dem Feind etwas anzutun, was zivilisierte Menschen nicht tun. Diese Freiheit kostet im Gegensatz zu den Arbeitnehmerrechten nur wenig. Die Möglichkeit, in bestimmten Settings seinen Sadismus auszuleben, war schon immer der Lohn des Gehorsams. Der Faschismus eröffnete diese Möglichkeit jedermann, der beim Pogrom mithalf. Zweitens, was ist der Faschismus also? Eine auf Massenmedien nackte Gewalt und Enthemmung stützende Bewegung mit dem Ziel, sozialen Fortschritt zurückzudrängen und den Status quo von rechts zu unterminieren, um den Vormarsch des Sozialismus aufzuhalten und gewaltsam zurückzurollen. Sie kann imperial expansionistisch sein wie in Deutschland und Italien, muss aber nicht wie in Spanien und Portugal. Drittens, und heute? Was ist? Heute ist der Sozialismus nicht auf dem Vormarsch. Kein Milliardär muss befürchten, dass seine Assets morgen verstaatlicht werden oder dass revolutionäre Matrosen seine Yacht kapern. Orcas wirken bedrohlicher. Dementsprechend wenig Interesse gibt es in der herrschenden Klasse, einen wirklichen Faschismus einzurichten, zumal der historische Faschismus trotz aller Mühe auch keine endgültige Lösung der Klassenfrage herbeiführen konnte. Im Gegenteil, sein unweigerlicher Fall hatte oft den Charakter eines Dammbruchs, bei dem die triumphierende Linke sich allerlei Rechte in die neue Verfassung schreibt. Während Eliten also keinen Grund haben, die alten Monster wieder von der Kette zu lassen, gibt es aber aus den Massen eine Sehnsucht nach der faschistischen Enthemmung. Je perspektivloser die Zukunft, je totaler und allumfassender der Sieg des Kapitals, je hoffnungsloser jede politische Anstrengung zur Verbesserung der eigenen Lage, desto größer der Wunsch, aus dem Stall auszubrechen und sich wie ein wildes Tier zu verhalten. Ob man dabei tatsächlich unter dem schwarzen Banner des IS mordet oder wie Breivik auf dem rechtsradikalen Ticket lauter Menschen erschießt, ist dabei nebensächlich. Es ist der einzige Weg hinaus aus dem kapitalistischen Realismus, die einzige Chance auf Würde für Menschen, die Buckeln gewohnt sind. Wo es politische Nachfrage gibt, findet sich irgendwann ein politisches Angebot. Zwar gibt es für die Eliten keine akute Notwendigkeit, ein Ausnahmeregime zu installieren, die entsprechenden Sehnsüchte ansprechen und die eigenen politischen Projekte durchzusetzen, kann man aber allemal. Deswegen wird auch ein Trump seine Bannons jedes Mal enttäuschen, seine Milliardärsfreunde aber niemals. Auch bei uns in Europa stehen noch die Errungenschaften der alten Arbeiterbewegung. Wie die riesigen Betonbauten in Baikonur stehen noch die europäischen Sozialstaaten. Es gibt noch Gewerkschaften, die gelegentlich die Rechte ihrer Mitglieder vertreten. Es gibt bei aller neoliberaler Verformung noch viele Regeln aus Zeiten anderer Kräfteverhältnisse, die die Herrschenden bei ihrer Kapitalakkumulation stören. Da den faschistischen Impetus ansprechen, um die institutionellen Widerstände zu beseitigen, die diese Artefakte beschützen, kann immer verlockend sein. Eine wirkliche Diktatur zu errichten, versucht wiederum weder Meloni noch die FPÖ. Die Leidtragenden dieser Politik sind natürlich die Geflüchteten und die queeren Menschen. Als die Schutzlosesten unter allen werden sie mit Zielscheiben versehen und die neuen Rechten überbieten sich darin, immer neue Schikanen gegen sie auszudenken. Da an diesen Schikanen aber natürlich nur ein kleiner Teil der Bevölkerung praktisch teilhaben kann, verlagert sich die Enthemmung in den digitalen Raum. Man darf als Parteigänger der Rechten jeden Stuss behaupten, solange er rechts ist. Diktaturen wiederum werden in Ländern errichtet, in denen es keine etablierte nationale Bourgeoisie gibt, an der Semiperipherie und in meisten postkommunistischen Ländern. Deren Eliten leben ja eh lieber in Europa, während für ihre Untertanen whatever works gut genug ist. Im postkommunistischen Raum ist der Neofaschismus dabei besonders interessant. Dort, wo es institutionelle Überbleibsel des Sozialismus gab oder auch nur eine Erinnerung an die Möglichkeit einer alternativen Lebensweise, wird ihre Niederwerfung natürlich interessanter. Besonders deutlich wurde das in der Ukraine, wo neofaschistische Milizen auf dem Maidan den kämpferischen Kern bildeten. Um die gewohnte Ostbindung des Landes zu brechen, brauchte es eben doch einige Spritzer des Ausnahmezustandes, Gewalt zum Beispiel gegen die kommunistische Partei. Im Ukraine-Krieg bedienten sich beide Seiten mit großer Freude dieser Ressource, sowohl an der eigentlichen Front als auch an der Heimatfront. Dennoch sind die Konfliktparteien an sich nicht als klassisch faschistische Staaten zu betrachten. Die gibt es heute einfach nicht mehr. Fünftens, zugleich ist Faschismus in der Welt nach 1945 kein neutraler Begriff mehr. Er steht für etwas politisch von vornherein Illegitimes, da allein schon aufgrund der eigenen Ausrichtung auf Umsturz und Unterdrückung selbst gestürzt und unterdrückt werden darf und sollte. Daraus folgt die ärgerliche Neigung aller, ihre politischen Gegner allgemeinsprachlich als Faschisten zu bezeichnen, wenn immer sie sich dafür aussprechen, die Handlungsfreiheit von wem auch immer einzuschränken oder diesem wem auch immer irgendwas zu verbieten oder verordnen. So werden Menschen, die sich für die Impfpflicht aussprechen, als Faschisten bezeichnet, obwohl Faschisten in Deutschland diejenigen waren, die den Menschen die Freiheit gaben, ungeimpft durchs Leben zu streiten. Und letzten Endes, als Linke können wir uns einerseits freuen, dass der klassische Faschismus fort ist. Andererseits kann man sich niemals sicher sein, dass die Hunde die Bellen nicht beißen werden. Die Versuche der Thüringer AfD, die Position des Landtagspräsidenten durch Verfahrenstricks zu übernehmen, zeigt, dass Björn Höcke seinen Kampf gegen das Bestehende durchaus ernst meint. Da der reale Faschismus sein erstes Anliegen darin sieht, Linke totzuhauen, bleibt der Kampf dagegen daher nach wie vor wichtig, zumal einzelne Faschisten das auch ganz form- und hierarchielos ohne Kapital im Hintergrund jederzeit tun können. Dankeschön. Dennis. Okay, ganz kurz, Leo, du hast eine Mathe? Ja. Nice. Okay. Ich hätte direkt anfangen. Also die erste Frage, was versteht ihr unter der Rechten und was ist ihr historisches Verhältnis zur Linken? Also ich glaube, historisch gesehen ist relativ klar, dass die Linken waren erstmal in der Französischen Revolution einfach die Republikaner. Also diejenigen. Ja, okay, also in der Französischen Revolution waren die Linken die Republikaner, also einfach jene, die sich für die Abschaffung der Monarchie eingesetzt haben und die Errichtung einer freien Republik. Die Rechten waren dann immer zu jedem gegebenen Zeitpunkt diejenigen, dieser fortschrittlichen Spitze der Französischen Revolution feindlich gegenüberstanden. Also das heißt, zunächst eben Monarchisten, als die dann beseitigt waren, waren die rechten Konstitutionalisten, die quasi zwar für eine parlamentarische Vertretung waren, aber trotzdem den König beibehalten wollten. Dann später kann man zum Beispiel auch die Girondisten als die Rechten bezeichnen, Leute innerhalb der Jakobinerpartei. Das heißt, die Rechten waren erstmal so etwas wie diejenigen, die bestehende Ordnung schützen wollten. Also die Linken sind diejenigen, die sie revolutionieren wollen. Okay. Das heißt, wer wären heute die Rechten? Intuitiv denkt man natürlich jetzt erstmal an die AfD, aber wenn man das historische Verständnis von was links und was rechts ist zugrunde legt, dann würde ich sagen, eigentlich die Rechte heutzutage, das sind die Parteien der Bourgeoisie, also quasi die SPD, die CDU, die FDP, die Grünen, bei der Linkspartei bin ich mir nicht so sicher, also auf jeden Fall diejenigen Parteien, die kapitalistische Ordnung schützen wollen, die heute existiert, das ist die Rechte. Die Linke ist wahrscheinlich tot, aber vielleicht sitzt sie auch hier, aber sie hat auf jeden Fall nichts zu melden. Das heißt, die Rechte scheint erstmal ziemlich gewonnen zu haben im aktuellen historischen Zustand. Ich glaube, wir waren mal ziemlich weit, so im Jahr 1919 zum Beispiel, als die Revolution, also die Revolution in Russland war ja 2 Jahre vorher und dann gab es in Deutschland revolutionäre Zustände. Ich glaube, da kann man davon reden, dass die Linke kurz davor war, ihr nächstes Ziel zu erreichen, also nach der Demokratischen Republik eben dann den Sozialismus zu erreichen. Leider hat es nicht geklappt. Deshalb ist die Linke jetzt halbwegs tot. Das historische Verhältnis ist, glaube ich, damit klar genug, grob skizziert. Was ist jetzt das Spezifische am Faschismus? Also ich glaube, ich bin kein Fan von dieser Dimitrov-These, die sagt, Faschismus ist so eine Art Tool von der herrschenden Klasse, um die Arbeiter zu unterdrücken und zu verhindern, dass dass Sozialismus kommt. Okay? Ich glaube, wir müssen das eher so sehen wie mit der Religion. Es ist kein Opium für das Volk, sondern Opium des Volkes. Also etwas, was die Bevölkerung aus sich heraus hervorbringt, aufgrund der materiellen Verhältnisse, in denen sie sich befindet. Auf so einer ganz abstrakt philosophischen Ebene würde ich sagen, Faschismus ist sowas wie ein moderner Antimodernismus. Also es ist eine bestimmte Gegenreaktion der Menschen gegen die wahrgenommene Unsicherheit und den Identitätsverlust durch die permanente Modernisierung der Gesellschaft, die im Kapitalismus natürlich eine ökonomische Notwendigkeit ist. Das heißt also, wir können hier mit Begriffen wie Gemeinschaft und Gesellschaft argumentieren. Ferdinand Tönnies hat das aufgemacht. Also quasi ganz früher waren alle in diesen kleinen Gemeinschaften und da war es ganz nett, weil man war im Dorf und in der Kirche und Familie und so. Und dann kommt halt das Kapital und organisiert die Gesellschaft um, macht sie abstrakter. Wir werden Lohnarbeiter statt Handwerker, wir leben in großen Städten. Diese ganzen Modernisierungstendenzen erzeugen auch bei den Leuten so eine Art Gefühl von Kontrollverlust oder Identitätsverlust und dann besteht das Bedürfnis, das zu revidieren. Ich habe in meiner Promotion mich sehr viel mit der Philosophie des Faschismus auseinandergesetzt, also Oswald Spengler, Ludwig Klages, Martin Heidegger, Julius Evola. Und denen geht es eigentlich nur darum, also quasi eine Kritik des aufklärerischen, modernistischen Weltbildes, eine Kritik der großen Städte, eine Kritik der Abstraktion des bürgerlichen Rechts und so weiter und so fort. Stattdessen so eine Art Rückbezug auf das Organische, auf den Einklang mit den Werten der Kultur und so weiter, auch teilweise so eine Art kultureller Relativismus von wegen, ja, es gibt halt die deutsche Kultur, die französische Kultur und dieser moderne Einheitsbrei, das lehnen wir irgendwie ab. Also ich glaube, auf so einer ganz allgemeinen Ebene oder philosophischen Ebene ist Faschismus so eine Art Gegenreaktion der Menschen gegen die Modernisierung. Politisch tritt er aber immer dann auf, wenn die Linke besonders schwach ist oder gescheitert ist. Also es ist ein Krisenphänomen. Denn die Leute sind natürlich einerseits von dieser Modernisierung auch negativ betroffen, andererseits gibt es aber die Hoffnung auf eine bessere Welt. Die kann verschiedene Formen annehmen. Das kann auch einfach der Glaube daran sein, dass der Liberalkapitalismus uns allen immer mehr Wohlstand gibt. Aber es kann eben auch der Glaube sein an die Möglichkeit von gewerkschaftlicher Aktion oder von sozialistischer Revolution. Je stärker dieser Glaube unterminiert wird, desto stärker wird der Faschismus als eine Art organische Reaktion der Menschen auf quasi das Scheitern der Linken und die Probleme der Modernisierung. Was also für mich entscheidend ist, der Faschismus kommt von unten. Also er kommt von unten in dem Sinne von, er kommt aus der Gesellschaft, er wird nicht der Gesellschaft von oben aufoktroyiert. Natürlich kann die herrschende Klasse das dann ausnutzen, aber die interessante Frage ist eigentlich immer, warum die Massen das toll finden, warum wollen die Massen was, warum folgen die Massen diesem faschistischen Regime dann beispielsweise oder organisieren sich in faschistischen Bewegungen. Und das ist eben genau, weil sie dieses antimodernistische Bewusstsein haben, weil sie eben nicht mehr daran glauben, dass der Weg der Linken, nämlich der Weg der fortschreitenden Emanzipation in der Tradition der Aufklärung funktionieren kann. Faschistische Regimes unterscheiden sich also von, sagen wir mal, rechten autoritären Regimes dadurch, dass sie die Massen einbinden. Ja, also wir können uns auch Regimes vorstellen, die rechtsautoritär sind, das heißt einfach die herrschende Klasse setzt Waffengewalt ein, um die Bevölkerung zu unterdrücken, damit sie weiter an der Herrschaft sein kann. Das ist noch kein Faschismus, finde ich. Sondern erst wenn quasi dieser von unten kommende Drang der Massen, das selbst auch zu wollen, Teil dieses Regimes ist, ist das Regime faschistisch. Ich könnte das länger ausführen, aber das ist erstmal so klar genug, um grob zu verstehen, was ich meine. Wie unterscheidet sich Faschismus von normaler bürgerlich-kapitalistischer Politik und welche Konsequenzen sollte eine Linke daraus ziehen? Also zunächst einmal, weil die normale bürgerlich-kapitalistische Politik zum größten Teil eigentlich trotzdem noch irgendwo auf den Prinzipien der Aufklärung sich basiert. Also eigentlich ist die moderne kapitalistische Politik bereits ein Resultat des historischen Sieges der Linken in der Epoche der bürgerlichen Revolution. Man kann ja sagen, dieses System ist wahrscheinlich schrecklich degeneriert gegenüber der ursprünglichen Idee der bürgerlichen Revolution, aber dennoch sind bestimmte aufklärerische Grundprinzipien, wie etwa die Gleichheit vor dem Gesetz, in den fortgeschrittenen kapitalistisch-demokratischen Staaten realisiert. In einem autoritären rechten Regime werden die schon abgeschafft und im faschistischen Regime herrscht eigentlich eine Vorstellung von einer kompletten Identität von Staat und Gesellschaft, sodass es keine autonome Zivilgesellschaft mehr gibt. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Also die kapitalistische Gesellschaft im Normalzustand, selbst die autoritär verwaltete kapitalistische Gesellschaft, hat eine autonome Civil Society, die zwar durch den Bonapartismus angegriffen wird, die immer wieder interveniert wird, die aber trotzdem besteht. Im Faschismus gibt es immer weitergehend diesen Drang nach einer quasi totalen Durchdringung der Gesellschaft durch den Staat und durch die faschistische Ideologie. Okay. Und ich meine, das wurde auch historisch graduell verwirklicht. Also ich glaube, der Islamische Staat und die Nazis, die haben das halt richtig buchgetreu durchgeführt. Wenn man sich jetzt Italien ansieht zum Beispiel, dann ist es schon stärker hybrid. Das hat sich dort nicht vollkommen durchsetzen können. Okay, aber jetzt wird's cool, gleich. Nein, noch nicht. Angesichts von Begriffen, lass mir das. Angesichts von Begriffen wie Links, Nationalsozialismus und Linksfaschismus, also gibt es einen. Gibt es einen Faschismus von links? Mir fallen da vielleicht die Khmer Rouge ein. Also auf jeden Fall nicht zum Beispiel der Stalinismus. Ich lehne den Stalinismus ab. Der Stalinismus ist ein autoritäres Regime, vielleicht auch ein bonapartistisches Regime. Das ist aus meiner Sicht kein Weg zum Sozialismus. Ich präferiere den bürgerlich-demokratischen Staat gegenüber dem Stalinismus. Aber der Stalinismus ist nicht antimodern und der Stalinismus ist definitiv nicht faschistisch. Bei den Roten Khmer könnte man das argumentieren. Also das will ich erstmal offen lassen, aber ich glaube, zumindest rein begrifflich ist es nicht unbedingt ausgeschlossen, dass wir bestimmte Ideologien oder Regimes identifizieren können, die wir faschistisch nennen können und gleichzeitig links. Also wie gesagt, wenn, dann sind wahrscheinlich die Khmer Rouge so der beste Kandidat dafür. Und jetzt kommt eigentlich die interessante Frage, und zwar ist es, und dann kommen wir auch eigentlich dann zu den Lehren, ich will jetzt darüber reden, braucht emanzipatorische Politik den Antifaschismus oder kann diese ein Hindernis sein? Also erstmal muss man sagen, Antifaschismus ist nicht links. Antifaschismus erfordert nämlich das Bündnis der Linken mit der herrschenden Klasse oder zumindest so mit den bürgerlich-liberalen Kräften der sogenannten Mitte. Das ist die ganze Idee von Antifaschismus. Ja? Wenn wir einfach nur revolutionäre Sozialisten sind, dann sagen wir ja, die sind alle böse. Also eigentlich, also wir wollen das alles abschaffen. Eigentlich ist jetzt die Ampelkoalition, die gibt es nicht mehr, aber sagen wir mal, die etablierten Parteien sind genauso Teil der kapitalistischen Maschinerie. Wir wollen diesen Staat stürzen und durch die Diktatur des Proletariats ersetzen, also die politische Herrschaft des Proletariats, und das ist unser Feind. Ja, unser Feind ist die Bourgeoisie. Und unsere Aufgabe ist die Organisation des Proletariats, um die Bourgeoisie zu stürzen. Antifaschismus bedeutet aber, quasi in eine defensive Haltung überzugehen, sich mit den liberalen Kräften zu verbünden und dann so eine Art Brandmauer nach rechts zu erschaffen. Das heißt, Antifaschismus steht in einem komplexen Spannungsverhältnis zur revolutionären Tradition des Sozialismus. Antifaschismus erfordert eigentlich irgendwie dann doch so eine Art Burgfrieden zu machen mit den Kräften der Mitte bzw. den Kräften des Liberalismus und ist deshalb erstmal schwierig. Ich glaube, er ist oft notwendig, vor allem dann, wenn man gerade keine Chance hat auf Revolution. Man sollte einfach nur verstehen, dass man in dem Moment, wo man als Antifaschist agiert, aus meiner Sicht eigentlich immer als bürgerlich-liberaler agiert und nicht als Linker, also nicht als Sozialist. Ja. Ob das gut oder schlecht ist, hängt von der Situation ab. Antifaschismus kann auch fatal sein, weil Antifaschismus dazu führen kann, dass die Linke zum Anhängsel der Bourgeoisie wird. Also ein Beispiel dafür wäre in den USA der Kampf gegen Donald Trump. So, im Kampf gegen Donald Trump wird quasi alles, was links von Trump ist, also von den Establishment-Demokraten, die im Grunde mit der Bourgeoisie sind, bis zu linksradikalen Kräften, bildet man halt ein Lager, das erstmal Harris wählen will und jetzt irgendwie den Widerstand organisieren will. Das heißt, man verbündet sich mit der Bourgeoisie und man verliert damit auch automatisch zum Teil das Ansehen als oppositionelle Kraft. Ja? Dann ist statt der Trump ist dann die Opposition und die Linken beschützen an der Seite der Bourgeoisie den Status quo. Und ich glaube, dass das sehr kritisch zu betrachten ist. Zweitens werden übrigens im Namen des Antifaschismus auch bestimmte Einschränkungen von bürgerlichen Grundfreiheiten vorgenommen oder zumindest gefordert, die später für die Linke selbst fatal sein können. Also reden wir über Zensur, Einschränkung von Meinungsfreiheit, Stärkung des bonapartistischen Staatsapparats und so. Ich glaube, diese Dinge findet man dann cool, wenn es gegen rechts geht. Man unterminiert damit aber die Grundsubstanz einer freiheitlichen, republikanisch-bürgerlichen Gesellschaft und damit auch die Bedienung des Sozialismus. Und das müssen wir auch bedenken. Also das heißt, ich habe hier keine klare Antwort. Da bin ich fertig. Danke. Yes. Ja, guten Abend erstmal. Ich bin zum ersten Mal hier. Bin froh, dass ich hierher gefunden habe. Aus Vorpommern. Ja, bei den vielen Unterfragen, die ihr mitgeschickt habt, muss ich mal sagen, da bräuchte man meiner Meinung nach eine Woche Konferenz, um die wirklich annähernd zu klären. Ich konzentriere mich auf die beiden Fragen, die im Titel vorkommen, was ist die Rechte, was ist Faschismus? Und selbst das erschien mir so, was ich da gerne mitteilen möchte, so komplex, vielleicht auch hoffentlich nicht kompliziert, dass ich es aufgeschrieben habe und also auch vorlesen werde. Das wird ja wohl mitgeschnitten, ne? Und dann kann man sich das ja normal anhören. Und ich werde den Text auch so, wie er ist, hier Wort für Wort auf meine Webseite stellen. Also, okay, und dann geht mal los. Aussagen darüber, was die Rechte ist, sind untrennbar mit der Frage verbunden, was rechts ist. Und das wiederum damit, was links ist. Denn ohne die Annahme einer linken Position hat es keinen Sinn, von einer rechten Position zu sprechen. Die Worte rechts und links beschreiben allerdings Orientierung im Raum. Sie bilden nicht schon von sich aus einen politischen Inhalt ab. Deshalb besteht die Möglichkeit, diese Worte mit unterschiedlichem Inhalt zu verknüpfen. Genau das geschieht. Einige Beispiele. Die Entwicklung der BRD wird seit 2020 wird vielfach als faschistoid, also rechtsextrem, wahrgenommen. Andere behaupten, hier entstünde gerade eine linksversiffte DDR 2.0. In den USA ist es zumindest unter Republikanern üblich geworden, die weltweit Krieg und Terror verbreitenden Demokraten als links zu bezeichnen und zumindest gelegentlich Kamala Harris als Kommunistin. Klaus Schwab, der Chef jenes Weltwirtschaftsforums, das die Errichtung einer neoliberalen Weltregierung anstrebt, wird von manchen als technokratischer Faschist eingeordnet, von anderen jedoch als der neue Karl Marx, was ebenfalls als Beschimpfung gemeint ist. Am Montag, also vor 3 Tagen, wurde in der linken Tageszeitung Junge Welt die aktuelle Cancel Culture so kommentiert: Linke Aktivisten, die nicht regelmäßig als Rechte, Schwurbler, Antisemiten, Terrorunterstützer, Hassprediger oder Verschwörungsideologen tituliert werden, nehme ich persönlich schon gar nicht mehr ernst. Zitat Ende. Das Problem ist, politische Zuordnung zu links oder rechts lassen sich jedenfalls meines Erachtens weder eindeutig beweisen noch widerlegen. Zum einen, weil diese Kategorien nicht eindeutig definierbar sind. Zum anderen, weil die gesellschaftliche Realität viel zu komplex ist, um in diese Schubladen hineinzupassen. War Josef Stalin, Führer der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und Massenmörder an seinem eigenen Volk, politisch links oder rechts? Links. War die Sowjetunion auch zu Zeiten des stalinischen Terrors ein linker Staat? Oder ab 1933 traten zigtausende vormalige deutsche Linkswähler in S-Organisationen bei. 1949 waren dann viele von ihnen vorgeblich wieder Sozialisten als DDR-Staatsangehörige. Kraft der sogenannten Wiedervereinigung wurden letztere 1990 mehrheitlich als gute bürgerliche Demokraten deklariert. Waren sie damit nun eher links oder rechts? Dass sich das kaum entscheiden lassen dürfte, zeigen auch sozialwissenschaftliche Untersuchungen. Sie weisen regelmäßig nach, als rechts geltende Positionen wie Fremdenfeindlichkeit werden hierzulande bis heute in unterschiedlicher Intensität zwar von Wählern sämtlicher Parteien bejaht. Und das, während sie zumeist gleichzeitig demokratische, teils auch linke Positionen vertreten. Die wichtigsten Bruchlinien verlaufen hier nicht zwischen den Parteien, sondern innerhalb der einzelnen Individuen. Die meisten Deutschen sind fremdenfeindliche Demokraten. Nicht einmal über die Definition, geschweige denn über die Ursachen des als extrem rechts geltenden Phänomens Faschismus, können sich Fachleute einigen. Auch nicht darüber, ob und wie der deutsche Nationalsozialismus davon abzugrenzen sei. Natürlich gibt es Antworten darauf, jedoch ganz verschiedene. Eine schon im Jahr 2000 erschienene Bibliografie zum Nationalsozialismus listet 37.000 Schriften auf. Diese Uneinigkeit wird dadurch begünstigt, dass Faschismus sich ja von Faszie gleich Faser oder Rute ableitet, beziehungsweise von Fascio, was für Rutenbündel, Bund oder Bündnis steht. Erneut also Worte, die a priori keinen politischen Inhalt haben. All das heißt nicht, politische Differenzierungen seien unnötig. Im Gegenteil, um realitätsgerechte Differenzierungen vorzunehmen, brauchen wir Begriffe, die mit möglichst klaren, objektivierbaren, wissenschaftlich erforschbaren Inhalten verbunden sind. Das ist bei rechts und links nicht gegeben. Deshalb besteht auch das Risiko, sich in politischen Debatten endlos um die Ohren zu hauen, du bist rechts oder ersatzweise du bist nicht richtig links. Endlos deshalb, weil jeder etwas anderes damit meinen kann. Nehmen wir als Kriterium zur Abgrenzung noch hinzu, inwieweit jemand marxistisch argumentiert, wird es noch unüberschaubarer. Denn dann müssten wir zunächst klären, was von all den Marxismen der angeblich richtige sei und natürlich auch, was am Marxismus richtig sei. Was wäre eine denkbare Alternative zum Links-Rechts-Schema? Schon der bereits erwähnte Wilhelm Reich als auch sein Berufskollege Erich Fromm schlugen zur politischen Orientierung die Einteilung vor in lebensbejahend und lebensfeindlich. In die Kategorie lebensfeindlich fallen bei dieser Betrachtungsweise nicht nur die Faschismen des 20. Jahrhunderts, sondern zum Beispiel auch die Hexenverfolgung des 16. und 17. Jahrhunderts oder die Ausrottung amerikanischer Ureinwohner durch europäische Invasoren. Alles, was an linkem, aber auch an humanistischem Denken und Handeln tatsächlich wertvoll ist, sollte sich dagegen, meine ich, in die Rubrik lebensbejahend einordnen lassen. Doch dazu zählt eben ganz sicher nicht der stalinische Terror. Mit dieser Einteilung im Kopf lässt sich über das NS-System sagen, egal ob es sich als sozialistisch bezeichnete oder ob es anfangs antikapitalistische Aspekte hatte, es war in der Gesamtheit hochgradig lebensfeindlich. Wenn wir die Gegenüberstellung von lebensbejahend und lebensfeindlich nutzen, fallen also verlogene pseudo-progressive Selbstdarstellungen in sich zusammen. Das zeigt sich ebenso, wenn ich es auf die aktuelle Situation unseres Landes anwende. Die AfD setzt mit ihrem oftmals pauschalen Diffamieren von Flüchtlingen und Migranten lebensfeindliche Schwerpunkte, wobei sie diese Haltung weder erfunden noch gepachtet hat und auch nicht darauf zu reduzieren ist. Es ist jedoch nicht die AfD, zumal sie gar nicht an den Schalthebeln der Macht sitzt, welche momentan am lebensfeindlichsten agiert, sondern die Regierungskoalition plus CDU, CSU. dabei insbesondere jene ihrer Vertreter, welche die massiven Waffenlieferungen propagieren, die den Krieg in der Ukraine anheizen und die Gefahr eines uns allen vernichtenden Atomkriegs permanent erhöhen. Etwas Lebensfeindlicheres als die Existenz der Weltbevölkerung und des ganzen irdischen Lebenssystems aufs Spiel zu setzen, lässt sich ja kaum vorstellen. Es wäre allerdings falsch, diese Lebensfeindlichkeit ausschließlich der Regierung anzulassen. Schon 1810 formulierte der französische Philosoph Joseph de Maistre den provokanten Satz: Jede Nation hat die Regierung, die sie verdient. Wilhelm Reich, Schüler, Mitstreiter, schließlich Kontrahent von Sigmund Freud, hat sich dem Zusammenhang zwischen oben und unten dann ausführlich gewidmet anhand des deutschen Faschismus. Von 1930 bis 1933 lebte er in Berlin und gehörte als Jude, Kommunist und Sexualforscher zu denjenigen, welche die Nationalsozialisten als ihre Hauptfeinde ansahen. Quintessenz seiner letztlich jahrzehntelangen Forschung war: Kinder werden geboren mit dem Potenzial, in einer guten Welt gute Menschen zu sein, eine gute, menschenwürdige Gesellschaft zu gestalten. Doch die schon bei ihrer Geburt einsetzende Unterdrückung, insbesondere ausgeübt durch patriarchal-autoritäre Erziehung, entfremdet sie von sich selbst. Sorgt dafür, dass sich in ihnen berechtigte Wut so lange anstaut, bis sie destruktiv wird. Verschärft durch Erniedrigungen im Produktionsprozess sowie massenmediale Verblödung, werden sie allmählich zu wandelnden Zeitbomben, damit auch zu potenziellen Faschisten. Und genau dort, erkannte Reich, wurden sie dann von Organisationen wie der NSDAP abgeholt. Für ihre angestaute Wut wurden ihnen Sündenböcke angeboten, denen sie die Schuld am eigenen defizitären Dasein zuschieben konnten. Anders sprechende, denkende, aussehende, anders liebende und lebende Menschen. Juden, Russen, Kommunisten, Sozialdemokraten, Homosexuelle, Menschen mit anderer Hautfarbe oder mit Behinderung und viele andere. Zudem suchten die seit Generationen autoritär erzogenen Massen nach einer omnipotent erscheinenden Vaterersatzfigur, einem Führer, der ihnen Verantwortung und Selberdenken abnehmen, sie von Schuld freisprechen, ihnen den richtigen Weg weisen könne und der zugleich ihre neurotisch-infantilen Rache- und Größenfantasien, ihre zerstörerischen Impulse effektiv in Handlung umsetzen sollte. Adolf Hitler war offensichtlich die perfekte Besetzung für diese Rolle. Seine Popularität verdankte Hitler der Tatsache, dass seine Persönlichkeitsstruktur, also auch seine psychische Gestörtheit, mit den massenindividuellen Strukturen breiter Kreise übereinstimmte. Je hilfloser das Massenindividuum aufgrund seiner Erziehung, schrieb Reich, desto stärker präge sich in ihm die Identifizierung mit dem Führer aus. Jeder Nationalsozialist fühle sich in seiner psychischen Abhängigkeit als kleiner Hitler. Dass die nationalsozialistische Massenorganisierung gelangt, lag darum an den Massen und nicht an Hitler. Hitler war nur eine wirkungsvolle, insbesondere von deutschen, aber auch US-amerikanischen und anderen Kapitalisten im Kampf gegen den aufstrebenden Bolschewismus hochgepuschte, austauschbare Galionsfigur. Reich schlussfolgerte, wer Faschismus langfristig verhindern wolle, der müsse nicht nur die NSDAP und Hitler bekämpfen, sondern darüber hinaus die gesamte patriarchal-autoritäre Sozialisation, die faschistische Entgleisung, erst ermöglicht, indem sie massenhaft destruktive Charakterstrukturen produziert. Einen dauerhaften Schutz vor solchen Entgleisungen konnte sich Reich, einen dauerhaften Schutz vor solchen Entgleisungen ohne psychologisch-psychoanalytisches Verständnis gesellschaftlicher Prozesse, ohne gravierende Umwälzung, nicht nur in Wirtschaft, Politik, Kultur, sondern auch in Erziehung, Bildung und Sexualität nicht mehr vorstellen. Gilt ja nicht mehr für denkbar. In der 1946 erschienenen dritten Auflage seiner Massenpsychologie des Faschismus zog er, nun basierend auch auf den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, die Bilanz: Der Faschismus wird infolge des politischen Fehldenkens als eine spezifische Nationaleigenschaft der Deutschen oder Japaner aufgefasst. Meine charakteranalytischen Erfahrungen überzeugten mich dagegen, dass es heute keinen einzigen lebenden Menschen gibt, der nicht in seiner Struktur die Elemente des faschistischen Fühlens und Denkens trüge. Demzufolge, danke, gibt es einen deutschen, italienischen, spanischen, anglosächsischen, jüdischen und arabischen Faschismus. Man kann den faschistischen Amokläufer nicht unschädlich machen, wenn man ihn je nach politischer Konjunktur nur im Deutschen oder Italiener und nicht auch im Amerikaner und Chinesen sucht. Wenn man ihn nicht in sich selbst aufspürt, wenn man nicht die sozialen Institutionen kennt, die ihn täglich ausbrüten. Zitat Ende. Es wäre eine naive und gefährliche Illusion zu glauben, diese sozialen Institutionen hätten aufgehört zu existieren. Danke. Okay, danke euch. Ich hätte auf jeden Fall da schon ein, zwei Fragen, aber wir machen erstmal jetzt 4 Minuten noch die Möglichkeit, dass ihr aufeinander reagieren könnt. Selbe Reihenfolge. Okay. Also 4 Minuten pro Person oder 4 Minuten zusammen? 4 Minuten pro Person. 4 Minuten pro Person. Okay. ja, was mir als erstes einfällt, deinen Namen vergessen? Also du mich? Dennis. Genau. Du meintest ja, dass Faschismus aufgeht, wenn die Linke versagt hat. Gleichzeitig meintest du, dass wir in der BRD ja keine linken Parteien haben. Also ja quasi vom Beginn an. Wir hatten immer die CDU und die SPD und die FDP am Anfang. Das sind alles in deinen Augen rechte Parteien. Warum treten faschistische Bewegungen gerade jetzt auf und nicht schon vor 70 Jahren, also als die BRD gegründet wurde? Das kann auch gleich übergehen zu dir, Anton. Du meintest ja, dass Linke sich, nachdem Faschismus gescheitert ist, erstarken. Das ist in der BRD offensichtlich nicht erfolgt. Also egal, wie man jetzt. Also ich weiß es nicht. Ich behaupte auf jeden Fall, dass die Linke vor dem Nationalsozialismus eine stärkere Bewegung war als nach dem Nationalsozialismus. Ich zweifle sehr stark an, dass die Linke gestärkt war nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Gegenteil, die Kommunistische Partei wurde ja verboten und naja, weiter einen guten Verlauf als nicht gegeben. Die SPD hat sich entwickelt, wie sich entwickelt hat. Genau, das wäre auf jeden Fall meine Position. Also ich zweifle es zumindest an, dass Linke, dass Linke davon stärken, wenn Faschismus an die Macht kommt und danach herausspringen. Du hast ja ein Zitat angebracht, dass jede Nation, ich weiß es nicht, ich habe es, glaube ich, nicht aus dem Kontext genau verstanden, was deine Meinung ist, weil jede Nation hat die Regierung, das war ein Zitat, jede Regierung hat die Regierung, die sie verdient, also jede Nation hat die Regierung, die sie verdient, sorry. Also, das würde ich in Frage stellen, beziehungsweise fragen, wirklich? Also, man wird ja in einer Nation reingeboren, zum Beispiel Nordkorea ist ja über Jahrzehnte hinweg eine autoritäre Nation und man kann ja kaum was ändern, weil man reingeboren ist. Also, weil man lebt sein ganzes Leben in diesem System. Inwiefern hat man das verdient? Das ist ja einfach vom Schicksal gegeben. Okay, ich würde noch einfach weitergeben. Also, da ich direkt nach dir bin, kann ich erfreulicherweise auf deine Frage antworten. Ja, Bewegung interessiert mich ganz wie die herrschende Klasse auch weniger als die materielle Situation. Und wenn ich mir anschaue, dass unmittelbar nach dem Krieg, was alles ins Grundgesetz reingeschrieben wurde, was man heute in eine Verfassung nicht schreiben würde, wenn ich mir anschaue, dass damals die CDU im Allener Programm noch für den Sozialismus war, wenn ich mir anschaue, dass in dieser Republik ein Betriebsverfassungsgesetz durchgesetzt wurde, was eine völlig unerhörte Angelegenheit ist, dann muss ich sagen, ja doch, nach dem Untergang des Faschismus haben die Linken in diesem Land einiges durchgesetzt, was sie in Amerika zum Beispiel nie durchgesetzt haben. Das ist einfach festgestellt, das ist eine materielle Realität. Auch wenn die Bewegungen selbst und so weiter, das sind alles Quellen auf dem Wasser, nachdem da ein Steinchen reingefallen ist. Und dann zu euch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man die Rechte einfach über den Widerstand gegen die Linke definieren kann. Es wird in der Politik ja keineswegs nur um jeweilige Schritte in Richtung der Emanzipation. Und die Rechte macht ja auch nicht einfach nur, dass alles bleibt, wie es ist, sondern ein Milei in Argentina lässt das Bestehende nicht einfach in Ruhe, sondern holt die Kettensäge, wodurch die Krisenerscheinungen, die den Bedarf bei den Massen nach dem Faschismus erst hervorrufen, ja eben erst entstehen. Und die Linken, die rennen ja nicht irgendwo hin, sondern in Richtung der befreiten Gesellschaft. Und das hat ganz klare Etappenziele. Die sind dabei nicht nur, ob sie wählen gehen können oder ob sie in der Zeitung irgendwas schreiben können, sondern auch, ob sie ein Mindestmaß an ökonomischer Sicherheit haben, ob Infrastruktur, Bildung, Gesundheitswesen gesellschaftlich organisiert sind oder nur finanziellen Auserwählten in vollem Umfang zur Verfügung stehen. Und da ist das Buch von Alexander Solzhenitsyn, Die Krebsstation, sehr hilfreich zur Verortung. Dort trifft der autofiktionale Protagonist auf seinen stalinistischen Peiniger, während beide kostenlos ihren Krebs geheilt bekommen. Zivilgesellschaft gab es historisch immer nur für bestimmte Menschen. Arme Menschen hatten grundsätzlich nicht so viel zu erzählen. Wer frech ist, wie Oscar Wilde, kam zu allen Zeiten ins Zuchthaus. Wer den Habeck als Schwachkopf bezeichnet, bekommt Besuch. Auch lebensbejahend kann der Faschismus gerne sein. Er ist gegen Abtreibungen und möchte, dass die Population seiner menschlichen Nutztiere möglichst steigt und dabei möglichst gesund ist. Er ist für Sport und Biofraß, während Linke für Drogen und Schokolade sind. Und das ist für mich doch ein Unterschied. Okay, ich möchte erstmal kurz auf deine Frage eingehen, warum der Faschismus nicht direkt nach dem Zweiten Weltkrieg schon gekommen ist, wenn ja sozusagen zumindest seine revolutionären Zustände da nicht zu erwarten waren. Also ich glaube, ein Grund ist natürlich, dass er halt vorher militärisch einfach zerstört wurde und geschlagen wurde. Und es gab erstmal fremde Truppen. Also das heißt nämlich die Truppen der amerikanischen Republik, die Truppen Großbritanniens und die Truppen der Sowjetunion. Und die hatten Waffen und die Deutschen haben den Krieg verloren. Und das war nicht mehr so einfach, das zu tun. Ich glaube, was aber auch wichtig ist, ist einfach dann der wirtschaftliche Aufschwung. Also dieser Aufschwung, der entstanden ist, was wir in Deutschland Wirtschaftswunder nannten, was aber international passiert ist, das hat was zu tun mit der keynesianischen Politik, die zu der Zeit gefahren wurde. Das hat was zu tun mit technischen Fortschritten, mit Aufbau, den man nach dem Krieg leisten konnte. Und deshalb ging es den Leuten sehr viel besser. Und gerade, also wir haben das sowohl im Ost als auch im West, dass quasi Menschen plötzlich ihre eigenen Wohnungen kriegen, dass diese ganzen Slumviertel abgebaut werden. Es gibt sanitäre Anlagen, es gibt besseres Gesundheitswesen. Und diese krassen materiellen Verbesserungen haben natürlich auch ein Bewusstsein dafür erzeugt, dass doch nicht alles schlecht ist in der Moderne. Und die 68er-Bewegung beispielsweise, die auch im Osten übrigens Prager Frühling und so krass war. Also wir dürfen jetzt nicht an irgendwelche Hippies nur denken, sondern es war auch in Paris, gab es eine Revolution, die Charles de Gaulle dazu gebracht hat zu fliehen. Die Kommunisten haben es leider nicht auf die Reihe gekriegt, beziehungsweise die Partei hat es sogar blockiert. Im Osten hatten wir im Prager Frühling auch einen krassen Aufstand. Also das heißt, dadurch, dass diese wirtschaftliche Situation gut war, die Gewerkschaften stark waren, vor allem auch im Westen, und es vorangegangen ist technologisch und auf allen anderen Ebenen, entstand eben genau das Gegenteil von dem faschistischen Bewusstsein, nämlich ein hoffnungsvolles Bewusstsein, was im Endeffekt demokratische und ja auch linke Kräfte befördert hat. Daraus ist dann noch nicht so viel geworden, aber zumindest kann man da schon sehen, dass diese Tendenz, die ich versuche aufzuzeigen, historisch existiert. Anton, ich wollte eine Sache bei dir kritisieren, und zwar hast du am Anfang es so dargestellt, dass der Faschismus halt vor allem entsteht aus dem Bedürfnis der herrschenden Klasse, ihre Herrschaft abzusichern. Dann hast du später aber gesagt, naja, heute gibt es wieder einen Drang nach Faschismus, aber die Herrschenden brauchen das gar nicht. Und da stimme ich dir zu, gerade haben die Herrschenden kein Interesse daran, eine autoritäre Diktatur zu errichten und das Proletariat zu knechten, weil sie Angst haben vor der Revolution. Die haben nämlich keine Angst vor der Revolution. Und trotzdem sehen wir, dass es irgendwie dieses faschistische Ding gibt. Ob das, wie viele das jetzt sind, ist eine andere Frage, aber das gibt es so. Und ich glaube, deshalb ist die entscheidende Frage immer quasi, warum generiert die Gesellschaft organisch den Faschismus? Und du hast es zu sehr, würde ich sagen, als etwas dargestellt, was im Sinne dieser Dimitrov-These von oben quasi von der Bourgeoisie als Mittel zu ihrer Herrschaftssicherung eingesetzt wird. Und ich glaube, das, was du später gesagt hast, ist eigentlich genau das Gegenteil davon, nämlich die Massen bringen das halt auch aus sich heraus organisch hervor. Und ich glaube, das ist für uns der deutlich interessantere Punkt. Also die Bourgeoisie, selbst wenn sie autoritär sein will, dann macht sie halt einfach eine Diktatur auf, aber dass es ein Faschismus sein muss, oder nehmen wir auch den islamischen Staat, also das kannst du nicht erklären aus dem Interesse der Herrschenden. Letzter Punkt, das mit dem lebensfeindlich und lebensbejahend, finde ich begriffslos irgendwo. Also im Sinne von, ich habe das Gefühl, jeder sagt, wir sind halt lebensfreundlich und die anderen, die sind lebensfeindlich. Du hast es auch gerade in Bezug auf den Faschismus nachgewiesen. Ich finde das nicht akkurat genug. Also ich würde es schon konkreter machen. Für mich ist das Kriterium der Kampf für den Sozialismus, vielleicht auch noch das Verhältnis zur Aufklärung und zur Moderne und die Frage der politischen Freiheit. Und wenn man stattdessen einfach sagt, es ist die Frage, wie ich zum Leben stehe, finde ich das zu nichtssagend. Okay, dann knüpfe ich da mal an. Also ich meinte nicht damit, dass es der Weisheit letzter Schluss ist oder die einzige Variante. Ne? Ich denke nur, es ist inhaltsvoller als links-rechts. Aber ich bin sehr interessiert an Alternativvorschlägen. Es müsste nur aber einfach ein Inhalt sein und nicht eine Raumbezeichnung. Ja, und es sollte was sein, was erforschbar ist, also wirklich wissenschaftlich erforschbar ist, damit wir uns mal auf irgendwas einigen können, wo wir zusammen hinwollen und nicht jeder einfach irgendeine andere Vorstellung davon vielleicht hat. Der Faschismus, also weil diese Begriffe tatsächlich nicht der Weisheit letzter Schluss sind, gibt es natürlich auch Sachen, die nicht klären. Zum Beispiel, was ist Abtreibung? Ne? Da geht es dann auf jeden Fall schon mal bunt durcheinander. Ist Abtreibung eher lebensfeindlich oder lebensbejahend? Ja? Ich denke, da gibt es verschiedene Meinungen. Oder das denke ich nicht nur, das ist klar, dass es das gibt. So, da muss man sich also einigen. Es wird noch einige andere Sachen geben, wo man dann gucken muss, was zählt denn in diese Kategorie? Oder muss man sie aufgeben? Völlig okay. Ja? Dass Faschismus lebensbejahende Elemente hatte, müsste man dann auch sich genauer angucken, eben Menschen zeugen zu lassen, um sie dann, sobald wie möglich, sozusagen als Soldaten umbringen zu lassen, ist ja dann letztendlich in der Haupttendenz doch nicht mehr lebensbejahend. Ja, also da werden Menschen erstens verdinglicht, missbraucht und dann eben auch noch getötet oder sollen andere töten. Also das muss man sich angucken. Aber natürlich, ich habe auch festgestellt bei meinen Studien, also ich habe meine Promotion gegenüber Wilhelm Reich und Psychoanalyse im Dritten Reich und im Nationalsozialismus, dass entgegen vieler Meinung Nationalsozialismus nicht so ganz platt, wie es Reich übrigens auch angenommen hat, Wilhelm Reich angenommen hat, sexualitätsfeindlich war. Ne? Kraft durch Freude und andere Institutionen. Ja? Also da wurde kräftig drauf los. ja. Und zwar also systematisch im Grunde auch gewollt, auch angemacht, auch sexualitätsfördernd und so. Ne? Aber da muss man sich eben, um sich dazu, glaube ich, eine Meinung zu bilden, nochmal anzugucken, was ist eine gesunde Sexualität? Und einfach bloß bumsen ist an sich noch nicht die Sexualität, die Reich jedenfalls meinte. Ja? Und ich denke, es reicht nicht aus, das als Kriterium für gesund zu nehmen, um man es oft hintereinander kann. Also das ist, glaube ich, dann ist einfach zu klären. So, die andere Sache mit dem, die Nation, jede Nation hat die Regierung, die es verdient. Na klar, das ist einfach provokant, überzogen, ja, und verdient darf man da sowieso nicht, jedenfalls für mich nicht, moralisch, also so Werten nehmen, sozusagen, du hast ja nicht anders verdient, Edge, sondern eigentlich eher, es gibt ein, das glaube ich schon, das hat Wilhelm Reich meiner Meinung nach schon 1933 erwiesen, es gibt einen untrennbaren Zusammenhang dazwischen, wie die Bevölkerung psychosozial strukturiert ist und wie dann ein System sich auf diese Bevölkerung sozusagen stützt. Ja, wir kommen, denke ich, denke Reich, dachte Reich, schon eine Weile tot, denke noch ein paar andere gesund auf die Welt, wenn du so willst, als gute Menschen, was immer das dann heißt, ja, und werden dann im Grunde durch Erziehung, aber schon durch Geburtspraktiken unter Umständen sozusagen auf das Niveau der Gesellschaft, in der wir leben, herabgedrückt. Und dann, wenn wir zur Gesellschaft passen, dann stabilisieren wir die Gesellschaft. Ja? Und natürlich in der Hierarchie damit auch die Führung. Das ist ungefähr der Zusammenhang, den ich meine jedenfalls. Danke dir. Okay, danke euch. Wir würden dann jetzt so in die Diskussionsrunde beziehungsweise als Öffnung fürs Publikum. Haben noch so eine gute Stunde. Ich würde aber eigentlich ganz gerne meine Macht als Moderator kurz ausnutzen, um noch so meine Frage zu stellen oder kurz mit einer Sache so ein bisschen rauszuteasern. Also, es gab ja jetzt ganz verschiedene so Antworten zu den Fragen offensichtlich. Ne, also, Eligo hat es am Anfang gesagt, so Faschismus ist im Prinzip die offene Diskriminierung eigentlich. Ne? Irgendwie, Anton, du hattest genannt, Faschismus ist in letzter Instanz halt Linke totschlagen. Dennis, du hattest diesen Begriff oder vom modernen Antimodernismus reingebracht und dann eben Andreas eben versucht, über diesen Begriff der Lebensfeindlichkeit und ihr habt auch unterschiedlich gesagt, sozusagen unterschiedliche Antworten darauf gegeben, inwiefern das irgendwie einen historischen Unterschied gibt zu damals und heute. Eli, du meintest, dass es im Prinzip eigentlich auf der ideologischen Ebene keinen Unterschied gibt, sozusagen. Bis heute ist das Gleiche wie der historische Faschismus. Und ich glaube, die anderen haben das tendenziell anders beantwortet, aber das könnt ihr selber nochmal sagen. Ich würde mir gerne nochmal so ein bisschen rausteasern, so, wie ihr dann jetzt eigentlich so, welchen Schluss ihr daraus zieht, aus diesem Verständnis, für die Bewertung oder die Beurteilung von dem, was man eben heute als den Rechtsruck bezeichnet, also das, was sozusagen der heutige Rechtsruck ist, was so bezeichnet wird, und was die Politik dagegen ist, also wenn man so will, der Antifaschismus dagegen. Also wie würdet ihr diese zeitgenössischen Phänomene dann jetzt sozusagen aus eurem Verständnis heraus auch vielleicht in Abgrenzung zu den anderen beurteilen? Und ja. Ja, ich finde es deutlich einfacher zu sagen, was Faschismus ist, als was man dagegen machen kann. Was die Politik dagegen ist, ich glaube, ich stimme insofern, ich glaube zumindest all meinen Nachrednern zu, in dass das linke Politik versagt, dass das auf jeden Fall mindestens eine Befürwortung für Faschismus ist, dass es ein bisschen Faschismus anzündet. Ich glaube, dass eine starke Politik gegen Faschismus hilft, aber das reicht wahrscheinlich nicht nur. Es ist schon viel in der Bevölkerung vergiftet. Es ist schwierig, das aufzuräumen. Ich glaube, viele aufeinander zugehen, Menschen ernst nehmen und einerseits eine Politik, also eine linke Politik machen, aber auch die Menschen mit der Politik mitnehmen und gleichzeitig, ich habe es ja auch im Text angesprochen, ich glaube, diese akademisierte Sprache ist eher ein Nachteil. Also auch die Linke entakademisieren, wirklich ein bisschen versuchen, es runterzubrechen, simpler zu sprechen und dass man nicht studiert haben muss, um teilhaben zu können an politischen Diskussionen. Du kannst gerne fortsetzen, Arthur. Also um deine Frage zu beantworten, Unterschied zwischen damals und heute war in meiner Position genau das, was Dennis kritisiert hat, nämlich, dass es damals ein Elitenprojekt war, weshalb es auch faschistische Staaten gab, tatsächlich wie Italien, Spanien, Portugal, Deutschland und alle möglichen, während das heute eben kein Elitenprojekt ist, weil die Eliten eben nicht mehr das Gefühl haben, dass sie ihn benötigen, weswegen die Eliten manchmal für ihre politischen kleinen Projekte die faschistischen Stimmungen nutzen, also aber nicht quasi faschistische Staaten errichten. Das ist der Unterschied im Grunde genommen. Warum Rechtsruck? Ganz banal wegen der ökonomischen Situation, ehrlich gesagt. Das sieht man ja eigentlich. Wenn die Preise für alles, was die Unterschicht konsumiert, um ein Drittel steigen und die Einkommen nicht, geht es der Unterschicht schlechter und dann findet sie, dass man jemanden totschlagen muss. Das ist eine relativ simple Rechnung, die jedes Mal aufgeht. Und die Aufgabe der Linken ist, diesen Wunsch, jemanden totschlagen, gegen das Kapital zu richten, quasi. Also das ist das, was Lenin mal gemacht hat. Also sozusagen, also jetzt mal das Kapital, ich habe niemanden persönlich genannt und dementsprechend nicht zu Straftaten auf. Ja. Habe ich alles beantwortet? Ich weiß gar nicht, aber das, woran ich mich erinnern kann. Okay, ich will direkt was dazu sagen, warum gibt es jetzt den Rechtsruck? Den Rechtsruck, denke ich, gibt es, also man kann das aus verschiedenen Granularitätsstufen beobachten. Es ist auch ein multifaktorelles Phänomen. Ich glaube, einerseits ist es einfach so, es gibt keine starke Linke, die den Klassenkampf vorantreibt. Zweitens, der bürgerliche Liberalismus ist eben auch diskreditiert. Ich meine, ich war da selbst auch so ein kleines Kindchen und so, aber vor 9/11 und auch noch so kurz danach, es gab immer noch diese Vorstellung, ja, Leute, es wird jetzt alles gut. So, okay? Also es gibt zwar Ungerechtigkeit auf der Welt und so weiter, aber der bürgerliche Liberalismus wird weiter sein Ding machen und die Leute werden immer reicher, irgendwie so subtil. Und die Armut auf der Welt, die sinkt so langsam, immer mehr Kinder werden geimpft und es geht voran, Leute. Und das Gefühl haben wir jetzt spätestens seit, vielleicht seit 9/11, aber mindestens seit der Wirtschaftskrise 2007, 2008 nicht mehr. Das heißt, es gibt weder den Sozialismus, noch gibt es diese Hoffnungsperspektive, dass der bürgerliche Liberalismus uns retten wird. Und das zusammen macht natürlich den Glauben an Aufklärung, Moderne oder überhaupt Fortschritt, Hoffnung und so weiter zunichte. Und dann ist es schon nicer, also für einige Leute, zum Faschismus zu gehen. Und übrigens, wir dürfen nicht vergessen, dass insbesondere auch die Landbevölkerung, also es gibt dann auch ein Phänomen, das konnte ich jetzt nicht genug erklären, das hat was damit zu tun, wie diese Welle der Modernisierung quasi aus dem Zentrum in die Peripherie geht. Und wenn du jetzt mitten in Berlin wohnst, bist du dafür weniger anfällig, weil du das mehr als dein eigenes wahrnimmst. Während wenn du irgendwo auf dem Dorf bist, dann ist alles, was an Neuerung kommt, kommt quasi von außen auf dich drauf und du bist halt eher davon sozusagen abgestoßen. Und deshalb, wir guckt euch einfach an bei jeder rechten Partei überall auf der Welt, wo die Wähler von denen sind. So, ich meine, das ist sehr hell quasi. Okay, aber was sollen wir jetzt machen? Also, ich glaube, erstmal nicht in Panik verfallen. Das Problem ist eigentlich ein komplett anderes. Das Problem ist gerade noch nicht Rechtsruck. Ich kann mir vorstellen, wenn wir jetzt noch eine krasse Wirtschaftskrise kriegen, irgendwas, was ich mir jetzt nicht erwarten kann, dann gibt es wirklich die Gefahr des Faschismus. Aber in Deutschland aktuell gibt es keine Gefahr des Faschismus. Das sind Bevölkerungsgruppen, die wir containen können. Die Gefahr besteht wirklich nicht darin, dass die AfD plötzlich über 50% bekommt. Die Gefahr kann sein, dass die normale bürgerliche Politik, also das, was eigentlich das Rechte ist, sich dann mit der AfD irgendwelche Deals aushandelt und dann werden halt ein paar Minderheiten gequält oder so, damit die dafür ihre kapitalistische Politik weitermachen können. Das kann sein, aber es wird kein NS-Staat in Deutschland entstehen. Donald Trump wird auch keinen Faschismus in den USA errichten. Die bürgerliche Freiheit wird leiden auf jeden Fall und wir werden in illiberaleren Systemen leben und es wird kein Faschismus kommen. Wir müssen den Klassenkampf eigentlich organisieren. Also wir müssen eigentlich dafür sorgen, Agitation, also im Sinne von nicht den Leuten Theorie zu erklären. Deshalb würde ich übrigens da dem gar nicht zustimmen. Ich will gar nicht mal, dass die Theorie einfacher ist, sondern ich glaube, die Linke soll gar nicht mit den Leuten interfacen auf der Ebene von Theorie, sondern auf der Ebene von sowas wie gewerkschaftlichem Organizing. Also wir können ja unter uns immer noch akademisiert reden, aber sobald wir aktiv werden, geht es halt darum, quasi in den Betrieben als Organizer oder so, oder wie die Kampagne für eine sozialistische Partei, also diese Platypus-Adjacent-Organisation, also einfach die Zivilgesellschaft zu organisieren. Das wäre eigentlich der Job der Linken. Das Problem ist, die Linke hat so sehr, sehr viel von ihrem Theorieniveau verloren. Also wir sind lange nicht mehr auf dem Level der Zweiten Internationale, wir sind lange nicht mehr auf dem Level, wo wir irgendwie überhaupt checken, was Marxismus überhaupt mal war. So, unsere Vorstellung von linker Politik ist eigentlich nur so ein bisschen tolerant, ein bisschen woke, ein bisschen so menschenfreundlich und dann plus keynesianischer Wohlfahrtsstaat und vielleicht mag man das noch so rot an und macht so ein paar radikale Phrasen über Guillotine oder Gulags da rein. Und ich glaube, wir müssen einfach nochmal so ein bisschen checken, was das früher eigentlich war, was Marx eigentlich dort geschrieben hat. Und dann irgendwann schaffen wir es vielleicht auch wieder, eine Organisation zu bilden, die dann tatsächlich mit den Gewerkschaften in der Zivilgesellschaft etwas erreichen kann. Darauf sollten wir uns fokussieren und nicht darauf, dass gleich die AfD die Macht übernimmt und dann Hitler kommt und wir deshalb unbedingt sofort zu Habeck rennen müssen und mit dem irgendwie die Zensur gegen rechts starten oder so. Ich glaube, das ist ein Irrweg und unser Ziel ist Sozialismus und nicht irgendwie Antifaschismus gegen eine Partei, die noch nicht mal über 20% kommt. So, ja. Also ich glaube, ich kann die Frage gar nicht beantworten. Vor allem nicht so, wie sie gestellt ist. Ich habe zwar ein Buch über Rechtsruck im 21. Jahrhundert geschrieben, aber das war 2017. Spätestens ab 2018, als die Bedingungen für Hebammen, für freie Hebammen deutlich verschlechtert wurden, freie Schulprojekte immer weniger halten konnten und so habe ich angefangen zu begreifen oder denke, ich habe es begriffen, da geht es um viel mehr als um einen Rechtsruck. Und für das andere habe ich nicht unbedingt ein Wort. Lebensfeindlichkeit passt jedenfalls, also eine steigende Lebensfeindlichkeit ist etwas, was ich glaube, nachweisen zu können, national wie global. Und wenn ich da vielleicht die Frage dahin interpretiere, warum ist die entstanden? Ich denke, es hat hochgradig damit zu tun, dass der Kapitalismus seit vielleicht 2008 im Rücken zur Wand steht und versucht, seine Vormachtstellung und seine regelbasierte Ordnung irgendwie durchzusetzen und dadurch sozusagen auf die natürlich traditionell seit langem über Generationen herbeisozialisierten destruktiven Strukturen, die ich versucht habe zu beschreiben, setzt. Ja, und insofern, wenn du so willst, Alibis schafft, ja, auch dass das mehr hochkommt. Und das führt eben zu allen möglichen kriegerischen, anderen destruktiven Auseinandersetzungen. Und ansonsten, vielleicht ist das an deiner Frage vorbei, aber ich denke, wenn heute links irgend noch einen Sinn hat, aktuell wirklich heute hier, dann für mich jedenfalls nur dann, wenn es sich in einem wie auch immer gearteten Engagement für den Frieden und gegen steigende Kriegsgefahr äußert. Alles andere, ehrlich gesagt, also wenn wir nicht überleben, dann müssen wir nicht drüber nachdenken, ob Marx recht hatte. Hat meine Frage beantwortet, danke. Gut. Okay, cool, dann gehen wir jetzt, jetzt wirklich zu den Fragen. Genau. Ich habe schon direkt ein paar Meldungen. Machen wir erst hier und wenn ich euch zunickt, dann habt ihr gesehen, ihr könnt die Hand. Du als Erste, ja. Ja, vielen Dank, dass ihr heute gekommen seid und vorgetragen habt. Ich wollte fragen, ist die Regierung von Franklin D. Roosevelt in den USA, wo eine extreme Verschmelzung von Zivilgesellschaft und Staat einherging mit massiven Eingriffen in Bürgerrechte, wie beispielsweise die Zwangsinternierung von japanischen Menschen und andere auch Staatsbürger und die Zwangssterilisierung von Menschen mit Behinderungen ein Beispiel des Judenfaschismus? Warum ja oder nein? Und zweitens, darauf aufbauend, gibt es ein Phänomen, welches Roosevelt, ein Liberaler, aber dann auch Feministen wie Margaret Sanger, Faschisten wie Hitler und gleichzeitig auch revolutionäre Marxisten wie Trotzki alle sehr gefeiert haben, nämlich die Eugenik. Die Frage da wäre, was für Lehren hat das für uns heute, jetzt wo die Geneditierung möglich ist? Gibt es immer noch eine Möglichkeit, da ein utopisches Potenzial der Selbstbestimmung des Menschen über seine eigene natürliche Grundlage zu sehen? Oder gibt es nur eine Aussicht darauf, dass das von oben zu einer härteren Bestimmtheit des Menschen als ein Ding, welches halt als ein Ding ist? Beispielsweise gibt es ja jetzt schon das Phänomen, dass überwiegend ein Fötus, welches Trisomie 21 hat, früh durch Screening detektiert wird und dann abgetrieben wird. Und da ist halt die Frage, liegt darin auch ein utopisches Potenzial oder sieht es jetzt zunehmend darauf aus, dass dieses Phänomen der Perfektibilität halt umschlägt in eine stärkere Anpassung des Menschen an eine staatliche Schutz. Also nur so ganz kurz bei den Fragen, müssen nur die beantworten, die dazu was sagen wollen. Das sind natürlich gerne viele, aber es muss nicht immer jede Frage beantworten, wenn man dazu nichts zu sagen hat. Aber okay, ich hab Bock, schnell eben zu antworten. Also erstmal zu Roosevelt. Also Roosevelt ist kein Faschist aus meiner Sicht, weil seine Herrschaft nicht durch Antimodernismus gestützt war und nicht durch eine solche Massenbewegung. Aber Roosevelt ist ein Bonapartist, ein autoritärer Bonapartist. Und das ist so ein ganz schwieriges Thema, weil man daran halt auch sieht, wie auch, das ist ja auch teilweise so irgendwie was Linkes, also das ist das Problem auch unserer linken Politik gerade, dass sie so komplett bonapartistisch ist. Also wir wollen den Staat ein Staat, das gilt als links. Das heißt, die Linke hat das rechte Narrativ, also das neoliberale oder auch hayekianische Narrativ komplett übernommen, dass die Linke für den Staat steht und die Rechte für die Zivilgesellschaft. Und dass es links ist, mit dem Staat die Zivilgesellschaft zu stiefeln. Und ich glaube, das ist fürchterlich. Ich kann das jetzt nicht genauer ausführen, aber man muss einfach den 18. Primär lesen ich bin auch nicht in jeder Hinsicht pro Plantipus, aber in der Hinsicht sind wir sehr schlau darüber und man sollte sich das einfach reinziehen und dann ändert man seine Meinung sehr schnell über sehr viele Dinge, die man vorher gedacht hat, die links sind. Okay, zweitens zu diesem Eugenik-Ding. Sagen wir es so. Also ich fand das auch ziemlich cool, als Left Accelerationism aufkam, so 2015 oder so. Ich bin der Meinung, es ist eigentlich, in meiner Doktorarbeit ging es auch eigentlich darum, zu sagen, dass was die Linke auszeichnet, ist die Vorstellung, dass Gesellschaft rational verstanden und dann planvoll verändert werden kann. Und dagegen opponieren all diese Nazi-Philosophen, weil die sagen Tradition, Organisches, Verwachsen und so weiter. Das heißt, die linke Politik ist auf einer gewissen Ebene einfach die durchgesetzte Aufklärung. Ja, also Aufklärung im Sinne von quasi auch diesem kartesisch-kantischen Verständnis, wir können die Welt verstehen und dann können wir sie verändern. Das ist der eine Aspekt. Und ich hoffe, man versteht, wie das die Frage beantwortet. Das andere ist aber, ich glaube, wir müssen den Menschen aufrechterhalten. Und wir werden bald Technologien bekommen mit künstlicher Intelligenz, Gene Editing, Virtual Reality, wo wir den Menschen abschaffen können. Und das wäre ein großer Fehler, weil diese ganze aufklärerische Logik von wir gestalten die ganze Welt in unserem Interesse um, verliert ihre logische Folgerichtigkeit, wenn das Ziel selbst, nämlich der Mensch, selbst zum Mittel dieser Modifikation wird und dadurch am Ende irgendwas übrig bleibt, was mit uns heute nichts zu tun hat. Und dann ist die Frage, wozu haben wir das Ganze überhaupt getan? Also das heißt, genau, das ist meine Antwort. Ich kann das nicht genauer formulieren, weil es halt sehr philosophisch ist und ich, egal was ich sonst sage, mich in Schwierigkeiten bringe, aber ich glaube, man versteht, wo ich hin will. Ich würde gerne auch antworten, natürlich. Also es gab früher ganz viele Regimes, die fürchterlich waren. Ich weiß nicht, Tamerlan hat ganze Städte niedergebrannt und die Menschen dort alle getötet oder versklavt, um ein Faschist zu sein. Das war halt Tamerlan. Im alten Ägypten musste eine wahnsinnige Mobilisierung der ganzen gesellschaftlichen Produktivkräfte geben, um die Cheops-Pyramide aufzustellen. Das heißt, sie haben, die neueren Forschungen gehen davon aus, dass sie dort sämtliche Holzbauwerke abgerissen haben, um das Zeug dafür zu erhitzen. Wir würden das nicht als Faschismus begreifen, es ist einfach eine Form moderner Staatsformation. Ich bin dafür, den Faschismus eng zu definieren, als das, was wir damals in den 30ern hatten, dieses Phänomen, was sich da entwickelte, als Antwort auf sozialistische Erfolge, sage ich mal so. Und there is that. Insofern ist auch der Roosevelt für mich natürlich kein Faschist. Dementsprechend, also er hat ja im Gegenteil ökonomische Möglichkeiten. Also ich bleibe dabei, dass die ökonomische Situation der Arbeiterklasse, ihre ökonomischen Rechte und die Beschneidung der Rechte der Kapitalseite auf jeden Fall einen Fortschritt bilden und nicht nur irgendwelche prozessuellen Sachen. Dementsprechend ist Roosevelt ein Antifaschist, ein anderes Verein und ein Teil der antifaschistischen Anti-Hitler-Koalition, ein wichtiger Teil. Da war Churchill eher der Wackelkandidat. Und dann, was Faschismus, wie Dennis sicherlich gesagt hat, auszeichnet, ist der Antimodernismus, also gewisse Retrotopien, also dass früher alles besser war, wie zum Beispiel, dass in der Zweiten Internationale die Leute viel klüger waren als heute. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass die klüger waren. Ich glaube, die waren im Durchschnitt nicht viel klüger. Und die haben auch gar nicht so den historischen Hintergrund gehabt. Klar, sie haben gesehen, okay, wir im Kampf gegen Louis Bonaparte hat uns die Bourgeoisie verraten und dann ist es immer weiter nach rechts gedriftet, weil immer wieder die Rechten den Linken den Dolch in den Rücken gerammt haben. Da haben wir eine Lehre gehabt, okay, aber es gab dann eine andere historische Situation, zum Beispiel der Kampf gegen Hitler. Und da haben die Kommunisten zum Beispiel die Sozialdemokraten bekämpft und diese Strategie hat sich für sie ganz individuell relativ verheerend ausgewirkt, weil sie in großen Teilen ermordet wurden dann, weil Hitler gewonnen hatte. Und wenn wir daraus lernen, zum Beispiel, müssten wir verhindern, alles daran setzen, zu verhindern, dass eine Katastrophe wie dort oder in Indonesien oder im Iran eben zustande kommt, weil wir nicht feststellen, wer die größere Gefahr ist und sagen, die haben ja nur 20% und die haben nur in Sachsen die Mehrheit und die kriegen nur im Osten die ganzen Direktmandate. Ja, was soll da schon passieren? Und am Ende werden sie bestimmt so sein wie Meloni und nicht so wie jetzt zum Beispiel Wladimir Putin unter Kriegsbedingungen. Wir können es nicht wissen und sicher ist sicher und da ist mir selbst der Scholz ist mir da ehrlich gesagt lieber und dementsprechend okay. Muss man schauen, was man macht. Ja. Wollen die anderen beiden noch auf die Frage eingehen? Ich glaube, ich kann da keine Antwort antworten. Okay, dann würde ich die nächste Frage dran nehmen, war da hinten. Eine Frage, ja, das ganze Podium, es wird ja von euch allgemein so dargestellt, als sei quasi seien die Demokratien relativ stabil, weil es keine Bedrohung durch kommunistische linke Kräfte der Kapitalakkumulation gibt. Und ich würde da ein bisschen widersprechen, weil nein, natürlich gibt es keine linke Bedrohung in dem Sinne, aber jetzt der Zusammenhang absehbare Zusammenbruch der Biosphäre weltweit aufgrund der Klimakatastrophe ist schon eine ziemlich große Bedrohung der Kapitalakkumulation und zumindest der Grundlage auf dem heutigen Niveau. Und das, finde ich, sollte man vielleicht auch noch berücksichtigen. Es muss nicht immer, müssen nicht immer wir sein, die sozusagen für Bedrohungsszenarien sorgen. Dann noch eine andere Bitte, ja, am Anfang vielleicht nochmal um diese Rechts-Links-Debatte ein bisschen auf die Grundlage zu bringen. Einfach vielleicht nochmal, was kennt eine Frage, was kennzeichnet Sozialismus im Gegensatz zur allgemeinen Aufklärung, die ja die Durchsetzung von bürgerlicher Herrschaft war? Was sind da die historischen Unterschiede? Und wie hängt quasi der Liberalismus als der Erbe der bürgerlichen Aufklärung und der Faschismus zusammen, vielleicht um da mal eine bessere Klärung hinzukriegen? Was war der zweite Teil nochmal? Wie Liberalismus als der eigentliche Erbe der bürgerlichen Aufklärung und Faschismus zusammenhängen? Ach so, wie Liberalismus und Faschismus zusammenhängen. Ja, mein Gott, das haben Domenico Lasuto und Cicai Landa haben dazu lange Bücher geschrieben, in denen sie zeigen, dass im Liberalismus schon immer schon bei Locke, der die Sklaverei befürwortet hatte, das angelegt war, schon bei Constant, der gesagt hatte, dass der arbeitende Menschen als zweibeinige Maschinen angesehen hat. Dass Adam Smith gesagt hatte, dass ein Meister, der seinen Lehrling totschlägt, wenn er ihn bestraft, dafür nicht bestraft werden sollte. Diese ganzen Elemente, die waren im Liberalismus angelegt, dass die Freiheit die menschliche Gesellschaft die Gesellschaft der Besitzenden war und dass Freiheit eigentlich nur dann wirklich verwirklicht werden kann, wenn jemand für dich arbeitet. Das war eigentlich im Liberalismus schon mitgedacht. Quasi, wenn auch nicht immer explizit ausgesprochen. Und dementsprechend haben sich Leute wie Wilfredo Pareto auch dann auf Seite von Mussolini geschlagen. Das ist ja eigentlich, aber dazu gibt es kluge Bücher, Lossurdo oder Cicai Landa lesen, kann ich jedem nur empfehlen, ist immer hilfreich. Und Biosphäre fand ich sehr, sehr spannend. Also das war ein guter Einwurf. Ja, ich sehe schon, dass man quasi so faschistische Mittel mobilisiert darin, aber vor allem im Kampf gegen den Kampf, gegen die Vernichtung der Biosphäre. Also um die Maßnahmen zurückzudrehen, die quasi als konsensuell für die Welt verordnet werden, die aber die Kapitalverwertung stören, da bedient man sich natürlich dieser ganzen rechtsradikalen Obskurantismen, leugnet die Wissenschaft, ersetzt die Wissenschaft und was weiß ich was. Nur ist der Gegner quasi sehr schwach. Also die ökologische Bewegung wurde jetzt im Rechtsruck einfach weggefegt. Wo sind die Fridays for Future? Die sind weg. Es gibt ein wahnsinniges Aggressionspotenzial gegen diese letzte Generation. Die Massen würden sie gerne totprügeln, wenn der Staat das nun zuließe. Also das sehen wir ja alles. Und da braucht das Kapital eigentlich nicht so viel zu befürchten, und wenn der Planet dann abbrennt, dann brennt er für die halt ab. Die bauen ja jetzt schon Bunker, das ist für sie, glaube ich, okay, oder versuchen halt auf den Mars zu kommen. Das ist, glaube ich, deren Antwort. Okay, also ja, ganz kurz, weil ihr vorhin noch nichts gesagt hattet, wollen wir auf die Frage antworten? Genau, ich will auch was zu sagen. Und dann geht danach, wenn es gerne ist. Die Bedrohung des Kapitals durch den Klimawandel. Ja, also auf jeden Fall. Also das Kapital ist bedroht durch den Klimawandel und ich glaube auch, das kann die Rechten fördern. Das ist halt jetzt noch nicht der Fall, weil es noch nicht weit genug fortgeschritten ist. Ich habe ja auch, also ich würde mich schon abgrenzen, ich glaube schon, dass eine Bedrohung durch Rechts existiert, auch abseits der Klimakatastrophe. Bin da tatsächlich auf der anderen Seite, auf 20% sind. Na, also keine Ahnung, es kann sich alles so schnell entwickeln. Die NSDAP war 4 Jahre, bevor sie an die Macht gekommen ist, auch nicht bei so starken Prozentpunkten, wie sie am Ende waren. Kurz zum Klimakatastrophe auf jeden Fall. Sorry für den kurzen Abschweifer. Das kann auch die Rechten fördern, es fördert einfach Bewegungen, womit sie hetzen können. Durch die Klimakatastrophe werden höchstwahrscheinlich auch Klimaflüchtlinge entstehen. Und insofern Menschen es einfach nicht wahrhaben wollen, beziehungsweise wir schaffen durch Aufklärung es zu vermitteln, können gerade Rechtsbewegungen damit hetzen. Du hast auch noch gefragt, was den Sozialismus abgrenzt zur bürgerlichen Herrschaft, richtig? Ja, ne? Bürgerliche Herrschaft ist jetzt das aktuelle Herrschaftssystem, richtig? Ja, okay, gut. Was den Sozialismus davon abgrenzt, ist einfach, dass, jeder Mensch Menschenwürde erstens leben kann. Ich würde behaupten, im aktuellen bürgerlichen Herrschaftssystem gibt nicht jeder Mensch Menschenwürde. Außerdem eine gleichmäßige Verteilung und mehr Gleichheit insgesamt. Okay, ich will erstmal kurz was zur Krise, zum Liberalismus sagen. Oder darüber will ich noch was sagen. Das nicht dazu zum Klimazeug, wurde schon genug gesagt. Ich finde das gut, was die beiden gesagt haben. Ich rede über Liberalismus. Also ich glaube, Anton hat was sehr Schlaues erstmal gesagt, nämlich wir sollten Faschismus sehr eng definieren und nicht einfach alles, was wir uncool finden, als Faschismus bezeichnen. Ich finde es aber nur dann verwirrend, dass du sozusagen dann irgendwelche unappetitlichen Zitate von wichtigen Vertretern des bürgerlichen Liberalismus rausgesucht hast, um denen damit eine geistige Nähe zum Faschismus zu unterstellen. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Das Ding ist, ich würde das noch nicht mal so sehen, dass Liberalismus, dass das, was wir in diesen republikanischen und frühliberalen Strömungen hatten, bei der bürgerlichen Revolution, dass die Erben davon die heutigen Liberalen sind, also dass Christian Lindner irgendwie der wahre Thomas Jefferson ist. Ich glaube, das ist nicht korrekt. Also was stattdessen der Fall ist, ist, dass dieser Liberalismus und vor allem auch Republikanismus, also angefangen schon mit Machiavelli und den englischen Revolutionären und den American Founding Fathers, das ist die Ahnenlinie, in der revolutionäre Marxismus steht. Und die haben zu einer bestimmten historischen Zeit diese Theorien weiterentwickelt, also sich theoretisch weiterentwickelt und den wahrscheinlich größten Schritt zur Befreiung der Menschheit vollzogen, den wir bisher vollzogen haben, nämlich die Errichtung der bürgerlich-demokratischen Republik. Der nächste Schritt, also damit ist dann übrigens erstmal eine bürgerliche Gesellschaft emanzipiert worden von absolutistischen Staaten oder zumindest autoritären Staaten, die zunächst noch nicht kapitalistisch waren. Und es war eine auf Tausch basierende bürgerliche Gesellschaft. Okay. Und der Kapitalismus, also die Entstehung der großen Maschinerie und so weiter, zeigt dann eine Art inneren Widerspruch im Denken dieser Aufklärung, aber einen notwendigen Widerspruch, der zu einer erneuten Knechtung des Menschen führt. Also für mich ist es auch ersichtlich in der Debatte zwischen Hamilton und Jefferson. Ja? Beide waren amerikanische Revolutionäre, beide sind radikale, demokratische, republikanische Autoren. Aber dann hatten die den folgenden Streit. Jefferson meinte halt, alle Menschen müssen unabhängig sein. Darum geht es im Republikanismus. Independence, ich bin unter niemandes Herrschaft. Okay. Das geht aber nur, wenn wir alle Kleinbauern und Kleinbürger sind, sodass jeder von uns so mit dem Hämmerchen so selbst das herstellt und dann können wir das auf dem Markt austauschen, dann sind wir alle frei. Und deshalb haben wir unsere Verfassung und unseren Staat, Rechtsstaat, unabhängige Gerichte, bla bla bla, alles nice. Und Hamilton meinte, ja okay, aber wir stehen ja für Aufklärung und das war für Technik. Wir wollen Fortschritt, wir wollen Technologie und wir wollen Handel und Kommerz und so. Und dafür brauchen wir halt irgendwann auch fette Firmen und so. Und das war das Problem. Aber dann gerät der Mensch wieder in Abhängigkeit. Das heißt, es ist ein intern widersprüchliches Problem in der bürgerlichen Gesellschaft. Und der Ausdruck dieses Problems ist das, was wir im Kapitalismus beobachten. Sozialismus ist nichts anderes als die Lösung für dieses Problem auf einer bestimmten Stufe der technischen Entwicklung. Das heißt also, ich würde gar keinen Gegensatz sehen von Liberalismus und Sozialismus, sondern ich glaube, was Marx tut, ist einfach das Projekt der Aufklärung, das Projekt der bürgerlichen Revolution zu seiner logischen Konklusion zu führen, während das, was Christian Lindner tut, ist halt einfach bonapartistisch den Kapitalismus zu verwalten. Und daran ist auch eigentlich nichts liberal. Also die sind, ob ein Milley oder ein Scholz, die wollen einfach alle diesen Laden am Laufen halten. Das tut man durch alle möglichen despotischen Eingriffe des Staates in die Zivilgesellschaft. Die treffen halt nur verschiedene Leute. Also die einen sagen halt, ja, man muss halt den Armen auch ein bisschen Geld geben und denen mal ein bisschen Gesundheit finanzieren, damit die nicht komplett durchdrehen und Kaufkraft haben. Und die anderen sagen, wir müssen die Steuern für die Reichen senken, damit die Unternehmen mehr investieren können. Beide sind aber jederzeit bereit, alles Mögliche zu tun und da einfach rumzudoktern in diesem System. Das ist halt Bonapartismus. Insofern, ich finde das immer ein bisschen fies gegenüber dem armen Jefferson und auch dem Adam Smith und dem Machiavelli auch irgendwo. Wenn man jetzt sagt, das, was heute als Liberalismus so hofiert wird, ist die historische Idee der bürgerlichen Revolution. Nein, also ich glaube, die finden wir bei Marx in ihrer ausgedrückten Form und nicht bei Lindner. Ja. Okay. Wenn ich sonst keine beantworten will auf die Frage, dann will ich die nächste annehmen. Achso, sorry. Genau. Vielen Dank euch allen. Es war wirklich sehr spannend, euch zuzuhören. Ich glaube, was ich so ein bisschen herausgehört habe aus eurem Gespräch, ist, man merkt so, dass die Tendenz der gesamten Geschichte der Linken, nämlich einerseits so Faschismus im Sinne der Volksfront zu definieren und andererseits Faschismus als eine Gesamttendenz der kapitalistischen Gesellschaft zu definieren, aufgekommen ist heute. Und ich finde, dass das Letzteres insbesondere bei dir, Andreas, ziemlich gut herausgekommen ist mit deiner Definition von rechts, deiner Ablehnung von rechts und links und deinem Griff auf destruktiv und lebensfördernd. Ich glaube, das war das. Und was bei euch rausgekommen ist, ist dieses Bild der Volksfront, dieses Bild des Antifaschismus der Volksfront, welche heroisch, was heißt heroisch, aber welche sozusagen den Hauptfeind im Faschismus erkannt hat, welche tatsächlich auch den Faschismus sehr konkret definiert hat, nämlich der Faschismus ist der aggressivste Teil des Finanzkapitals. Das war, glaube ich, die alte Definition. Und sie ist sozusagen, sie zerstört die gesamte Zivilisation, die gesamte bürgerliche Gesellschaft und die gesamten Errungenschaften und der Arbeiterbewegung. Und diese müssen verteidigt werden. Und deshalb müssen wir ein Bündnis eingehen mit nicht nur mit den verschiedenen Arbeiterparteien, sondern auch mit den verschiedenen bürgerlich-liberalen Parteien, welche dafür sind, diese Ordnung aufrechtzuerhalten. Und was ich spannend finde, ist, dass beide Begriffe aufkommen in der Linken und dass beide Begriffe zu unterschiedlichen Momenten in der Geschichte der Linken immer wieder aufkommen und das mit verschiedenen Perioden zusammenhängen. Aber was ich immer schwierig finde, ist, welcher Begriff ist der richtige? Was ist Faschismus? Ist Faschismus eine Gesamttendenz der Zivilisation? Was heißt Zivilisation? Aber des Kapitalismus? Ich meine, das Spannende bei dir, Dennis Kremer, du hast gesagt, Faschismus ist antimoderner Modernismus. Naja, den gab es auch vor Faschismus. Also ich meine, Charles Marat, glaube ich, heißt der unter anderem Action Française mitbegründet hat, die so als Protofaschisten gesehen werden. Die haben zum Beispiel gesagt, dass die Französische Revolution ein Produkt jüdischer Enzyklopädisten war, so, und Freimaurer. So. Du hast selbst gerade gesagt, Protofaschismus. Natürlich, also das ist der populäre Ausdruck dafür, aber ich meine, sie waren nicht Faschisten, sie haben sich nicht als Faschisten verstanden, weil der Begriff Faschismus aus Italien kommt, aber ganz abgesehen davon so. Aber die Frage ist doch quasi, wenn ich es richtig verstanden habe, sozusagen, wie kann es sein, dass es irgendwie eine Tendenz im gesamten Kapitalismus oder auch in der gesamten bürgerlichen Gesellschaft gibt, die irgendwie faschistoid ist oder die vielleicht von manchen so beschrieben wurde, ja, und dass gleichzeitig im Faschismus etwas sehr Spezifisches durch ist. Genau, ich würde tatsächlich das anregen, diese Diskussion nochmal so. Ja, das ist doch eine konkrete Frage. Ich finde diese Frage gut. Ich finde nämlich, dass es einfach sinnvoll wäre, zwischen dem historischen Faschismus und dem Antimodernismus zu trennen. Denn Dennis selbst hat gesagt, dass auf Italien sein Begriff nicht so wirklich passt. Und Italien hat den Begriff des Faschismus geprägt. Daraus würde ich folgern, dass das, was du als Faschismus bezeichnest, man vielleicht nicht unbedingt als Faschismus bezeichnen werden sollte, sondern als zum Beispiel antimodernes Ressentiment. Wunderbarer Begriff, hat mit Antisemitismus zu tun, mit dem Kampf gegen Freimaurer, Illuminaten und sonstigen Sachen. Generell mit dem Unbehagen daran, dass eine unbestimmte Kraft, nämlich die Kapitalverwertung, dass sie über dein Leben bestimmt und dass du ihr nicht das Handwerk legen kannst, sie nicht bekämpfen kannst. Sie hat keine menschliche Ausprägung und du musst und du bist ihr dennoch unterworfen. Du musst dich im Takt der Maschine bewegen und kannst nichts dagegen machen. Das erzeugt natürlich Ressentiments und Suche nach Feindbildern und die wird dann natürlich, die wurde historisch von den Faschisten selbstverständlich mobilisiert, um ihr politisches Projekt, nämlich die Niederschlagung der Linken, eben zu realisieren damals. Dieses politische Projekt ist heute nicht mehr existent in diesem Sinne, weil die Linke nicht mehr existent ist. Also die Linke im größeren historischen Sinn. Meine Partei existiert. Ansonsten noch. Ja. Wird auch immer leben, die Linke. Also, ja. Und in diesem Sinne denke ich schon, dass das zur Begriffsklärung sinnvoll wäre, einfach Faschismus als das zu bezeichnen, was es damals gab, und Faschisten heute als diejenigen, die sich darauf beziehen, was es damals gab. Das ist, glaube ich, das, womit wir am besten fahren. Ja, ich glaube, es ist ganz gut, dass ein bisschen Eingrenzung, also auf jeden Fall Eingrenzung ist wichtig, so, alles, jegliche faschistoide Tendenzen als Faschismus zu bezeichnen, ist schwierig. Das wertet den Begriff auch irgendwo ab und wird dem Begriff auch nicht gerecht. Gleichzeitig wäre es mir auch wichtig, Faschismus nicht einfach nur in der Geschichte versenken zu lassen. Also es gibt ja heutige Politiker, die sich auf FaschistInnen beziehen und diese auch öffentlich bewundern oder zumindest in den Untergrund. Und ich finde es wichtig, die als Faschisten zu bezeichnen und naja, man kann schon in Frage stellen, ob die den Faschismus wieder errichten wollen oder zumindest so etwas in der Art. Das ist halt Alltagssprache und ist jetzt die Frage, ob man sich einen kleinen Klein verliert. Okay, ganz begrifflich, um darauf einzugehen. Also ist es eine Tendenz in der ganzen Gesellschaft, ist es nicht schon ein konkretes historisches Phänomen? Also ich glaube, meine Position ist ein bisschen dazwischen. Also ich würde sagen, es gibt eine bestimmte Gesamtgesellschaft. Aber machen wir das mal so, so ein Gedankenexperiment. Ja, nehmen wir an, wir hätten so eine neue Erde, irgendwie, die würde irgendwo entstehen, da werden so Menschen drauf gesprenkelt und es gibt wieder Steinzeit und irgendwann entwickeln die industrielle Revolution und so. Ich denke, es würde trotzdem so etwas wie Faschismus wieder geben. Also im Sinne von, es gäbe wieder Modernismus und es gäbe auch eine sozialistische Arbeiterbewegung irgendwo. Es gäbe die historischen Stufen der Entwicklung, die Marx skizziert, würde man wieder durchlaufen. Es gäbe dann natürlich auch antimodernes Ressentiment. Im Sinne von, es gäbe immer wieder so Hoffnungsschwallungen und dann werden die wieder zunichte gemacht, weil die Arbeiterbewegung diesmal wieder verliert oder es gibt eine Wirtschaftskrise und dann sind die Leute irgendwie so orientierungslos und dann werden die da irgendwelche faschistischen Umtriebe starten. So, das heißt, es ist schon irgendwie eine generelle Tendenz, aber ich glaube halt nicht, ich glaube, bei dir klingt das sehr so, ich glaube, du hast auch so teilweise recht im Sinne von, es gibt psychologische Grundlagen, die wir in dieser Gesellschaft erlernen, die dieses Ding irgendwie möglich machen. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass jede Art von Destruktivität faschistisch ist, sondern ich glaube, Faschismus ist schon ein relativ spezifisches Phänomen. Ich würde es aber halt nicht so spezifisch machen wie du, weil ich denke, dass wir dann allein schon das Problem haben, dass es Leute gibt oder Kräfte gibt, die sich dieses Label nicht aneignen würden, die auch nicht sich positiv beziehen würden auf historische faschistische Bewegungen, die aber inhaltlich, nicht nur in Bezug auf die Forderungen, sondern auch was es ist, im Sinne von, okay, es ist das antimoderne Ressentiment, es ist eine Massenbewegung, es hat eine bestimmte Verankerung in bestimmten gesellschaftlichen Schichten und eine bestimmte innere Funktionsweise, was einfach funktional so ähnlich ist, dass es irgendwie witzlos wäre zu sagen, es ist kein Faschismus, einfach nur, weil die eine andere Vibe ausstrahlen wollen oder weil die halt ein bisschen nicht sagen, ich finde Hitler cool, sondern eine andere Rhetorik benutzen. Also zum Beispiel auch der Islamische Staat, für mich ein Beispiel, sich mal die Frage zu stellen, was geht eigentlich da? Und die haben auf jeden Fall jetzt nicht die in der Traditionslinie der europäischen Rechten argumentiert, aber ist das nicht vielleicht irgendwo auf einem fundamentaleren Level ein analoges, strukturanaloges Phänomen? So, das heißt, genau, ich wäre so in der Mitte davon. Also ich würde nicht sagen, es ist alles in der Gesellschaft strebt nach Faschismus, aber ich würde das auch nicht nur konkret sagen, das war das, was in den 30ern war, sondern es ist so eine Art Funktionsmechanismus gegen Kapitalismus, der immer wieder mal aktiviert wird. So. Also vielleicht kann ich da nochmal ergänzen, weil vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt, aber ich glaube ja nicht, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind an dem Punkt, den du gerade benannt hast. Ich glaube, dass seit Jahrtausenden im Grunde systematisch durch die Gesellschaft psychosoziale Voraussetzungen hergestellt werden durch Erziehung und vieles andere, nennen wir es Sozialisation, auf die dann, die sozusagen das Potenzial schaffen für destruktive Entgleisungen. Und der Faschismus ist nach meinem Verständnis, und da bin ich, glaube ich, dann nicht so anderer Meinung als ihr beide, die spezifische Variante, die in den 20er, 30er Jahren im Wesentlichen im vorigen Jahrhundert bestanden hat, das Potenzial für solche destruktive Entgleisung war vorher da, deswegen Hexenverfolgung oder meinetwegen auch Kreuzzüge oder andere Sachen, die man vielleicht nennen kann. Ja. Und es ist immer noch da. Das heißt, es kann zu destruktiven Entgleisungen noch kommen. Ich würde die dann vermutlich nicht mehr als faschistisch bezeichnen, ja, weil ich es eben sinnvoller und sauberer finde, das als historisches Phänomen zeitlich einzuordnen. Aber sagen wir mal so, wenn massenhaft Leute ermordet werden, ja, ist es für mich dann zweitrangig zu überlegen, sind die jetzt mit faschistischen Parolen an den Laternen geknüpft worden oder mit anderen? Ja? Also insofern. Darf ich dich kurz eine Sache fragen? Ja? Was sagst du zur sozialistischen Revolution? Also, da werden ja auch massenhaft Leute ermordet. Oder in der französischen Revolution. Wie würdest du das dann als wesenhaft gleich bezeichnen? Faschismus oder wie wäre deine Haltung zu diesen revolutionären Gewalttaten? Also, naja, wahrscheinlich wiederhole ich mich nur, aber ich meine, dass ein massenhaftes destruktives Potenzial erzeugt wird in der Gesellschaft und dass verschiedene Strömungen, die können sich links, rechts, ökologisch, sonst was, die können sogar sich einen Frieden auf die Fahnen schreiben unter Umständen, ja, die können darauf zurückgreifen, ja, die können hasserfüllte Feindbilder entwickeln, verschiedenster Art, und können dadurch verschiedene gesellschaftliche Bewegungen oder auch Institutionen schaffen. Und eine es gibt eine Spezifik, schwer genug, die man dann vielleicht als faschistisch zusammenfassen kann. Ne? Ich habe über Antisemitismus gesprochen und ihr wisst alle, dass da große Unterschiede eben zum Beispiel zwischen Italien und Deutschland waren in der Zeit. Da wird es dann schon interessant, ist das wirklich dasselbe? Ja, okay, aber wenn man es noch breiter macht, finde ich, wird es wirklich völlig versandet, die Definiererei irgendwie. Ja? Aber die Destruktivität kann sich jederzeit, und daran wird, glaube ich, von Institutionen auch hierzulande in gewisser Hinsicht gerade auch gearbeitet, wenn du so willst, neue Ventile schaffen, neue Feindbilder herstellen, auf die dann die massenhaft vorhandene Destruktivität ausgerichtet wird. Aber wahrscheinlich würde ich dazu, wie gesagt, nicht Faschismus sagen, dann ist es was anderes. Aber du bist genauso tot, dann hinterher wird sich erwischen. Nur kurz so für den zeitlichen Rahmen, wir haben noch ungefähr 15, 20 Minuten und 4 Fragen, ich würde jetzt auch keine zusätzlichen Fragen mehr nehmen, weil wir leider keine Zeit dafür mehr haben, kann man danach dann noch im Gespräch der Bar oder so klären. Genau, das heißt, wir machen noch 15, 20 Minuten. Die nächste Frage war hier. Das wurde jetzt auch schon ein bisschen andiskutiert eigentlich, aber es geht eigentlich vor allem um so ein Ticken lauter reden. Du hast ja so ein bisschen auch die Differenzierung aufgemacht zwischen autoritär monarchistischen Staaten und dann Faschismus. Das ist irgendwas anderes, was irgendwie auch so von unten kommt oder irgendwie auch von den Massen kommt oder irgendwie auch so eine Massenbewegung irgendwie auch voraussetzt. Und das ist ja schon was spezifisches Todes von Faschismus gewesen, gerade auch in Deutschland und Italien. Inwiefern so können wir dann heute davon sagen, oder sollte auch eine Linke irgendwie einen Faschismus haben? Auch irgendwie hinsichtlich solcher Parteien wie der AfD. Also würdest du sagen, die AfD ist eine faschistische Partei? Macht die Linke was falsch, wenn die AfD als faschistische Partei bezeichnet? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist ein bisschen dann auch so die Frage auch Antifaschismus, weil du auch gesagt hast, so, dass Antifaschismus per se sowas Bürgerliches war, in dem Sinne, dass sozusagen so ein Bündnis mit bürgerlichen Kräften vorausgesetzt hat. Wo ich daran denken musste, dass ja zum Beispiel Trotzki eigentlich auch ein anderes Verständnis von Antifaschismus hatte. Also auch Verständnis von Antifaschismus, was eigentlich viel stärker so ein Bündnis nicht mit bürgerlichen Kräften, was dann später so in der stalinistischen Volksfrontstrategie halt eher stärker der Fall war, sondern eher viel stärker halt wirklich so Bündnis mit proletarischen Organisationen sozusagen angestrebt hat. Siehst du den Unterschied und ja, das sind die beiden Fragen. Okay. Zur ersten Sache. Ich glaube, also ich würde nicht sagen, dass zum Beispiel faschistische Staaten nicht auch autoritär bonapartistisch sind, sondern es ist einfach nur, also nur weil du autoritär bonapartistisch bist, bist du halt noch nicht automatisch faschistisch. So. Das ist so, sozusagen die begriffliche Differenzierung, die ich dort machen würde. Und jetzt die Frage, würde ich die AfD konkret als faschistisch bezeichnen? Also ich glaube, die AfD hat einen Massenappeal und sie speist sich aus antimodernen Ressentiments. Das heißt, man kann auf jeden Fall sagen, ein Teil ihrer Anhänger sind faschistisch, sie mobilisiert ein faschistisches Potenzial. Ich glaube nicht, dass alle Anhänger der AfD oder alle Politiker der AfD Faschisten sind. Ich glaube, das sind auch einfach reaktionäre Bourgeoisie-Leute, einfach super reaktionäre Kräfte da drin, die nicht unbedingt faschistisch sind. Das heißt, es ist nicht so komplett monolithisch, aber da gibt es auf jeden Fall faschistisches Potenzial. Und diese ganzen Prozesse, die wir erklären würden, wenn wir über Faschismus reden, die sind da definitiv am Werk. Die Frage aber, ob es Sinn macht, die als faschistisch zu bezeichnen, ist natürlich eine komplett andere Frage. Also ich glaube, man hat denen zu viel Aufmerksamkeit gegeben. Man hat quasi, das stärkt die eigentlich noch. Also das Problem ist auch irgendwie bei dem Antifaschismus, du willst ja, also ich würde das schon so verstehen, ich kann auf das Trotzki-Ding, würde ich gerne eingehen, aber dafür müsste ich viel länger reden, also mache ich das erstmal nicht, sondern ich sage es einfach so. Wenn du das Bündnis aufstellst mit den Bürgerlichen, du machst die Brandmauer, dann musst du halt das defensiv machen, du musst einen Common Ground finden, quasi von der radikalen Linken bis zur CDU und dann wissen, wogegen du dich abgrenzt. Die Linke hat das aber gleichzeitig auch getan, dass sie versucht hat, sozusagen diskursiv den Rahmen zu verschieben. Ja, also bestimmte ihrer Forderungen in Bezug auf so Social Justice-Fragen quasi performativ als Diskursverschiebung einzubringen. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Also quasi zu versuchen, durch so etwas wie Cancel Culture oder so auch quasi die Sagbarkeit nach links zu verschieben. Und ich glaube, das kannst du nicht gleichzeitig machen. Du kannst nicht gleichzeitig versuchen, ein gesamtgesellschaftliches Bündnis, eine sogenannte Brandmauer gegen rechts zu erschaffen, mit den Konservativen, und gleichzeitig aber sozusagen zu pushen, darauf eine eigene Social Justice Agenda durchzusetzen. Das geht nur das eine oder das andere, und deshalb ist es gescheitert. Aber Dennis, ja. Nur eine Zwischenfrage. Okay, ja, du sagst ja, das Moderne ist das städtische Urbane, und das Antimoderne, das ländliche, wo man diese ganzen queeren Leute mit Gendersternen und bunten Haaren nicht haben will. Wenn die Linke das pusht und das als Antifaschismus versteht, während die anderen, die davon vor den Kopf gestoßen würden, da dagegen sind, verteidigt die Linke nicht das Moderne gegen das Antimoderne? Das, ja, aber sie muss es, wenn sie Antifaschismus betreiben will, muss sie das halt im Bündnis machen mit den bürgerlichen Kräften. Das ist der Punkt. Das heißt, sie muss den Stand annehmen von Fortschritt, der möglich ist, um mit den bürgerlichen Kräften zusammen das Bündnis gegen rechts zu schaffen. Bist du jetzt für Fortschritt, Volkskampf? Nein, ich sage nur, so müsste man es machen, wenn man es wollen würde, quasi Antifaschismus zu betreiben. Ich glaube ja natürlich, dass die gar nicht stark genug sind, also die AfD und so, dass es die falsche Strategie wäre für die Linke, weil wir den Klassenkampf organisieren müssen. Ich sage nur, wer jetzt hier aus dem Punkt der Meinung ist, wir müssen unbedingt, ich sehe die große Gefahr von rechts und das ist das Problem, dann brauchst du halt das Bündnis mit den Bürgerlichen und dann musst du halt dafür sorgen, dass da irgendwie ein gewisser Burgfrieden herrscht. Und die AfD als faschistisch zu bezeichnen und damit auch alle Leute, die vielleicht so aus Gelegenheit mal die gewählt haben, ist wahrscheinlich dann auch propagandistisch nicht die richtige Strategie. Es ändert aber nichts daran, dass ich schon glaube, dass ein starkes faschistisches Potenzial sich in der AfD ausdrückt, faktisch. Also wie gesagt, die Frage, wie wir öffentlich darüber reden, ist eine Frage von Propagandawert oder so. Und die Frage der begrifflichen Bestimmung, glaube ich, habe ich hinreichend klar adressiert. Dann würde ich hier die Frage nehmen. Also ich versuche es jetzt möglichst kurz zu halten. Ich bin jetzt hierher gekommen über den Lesekreis und ja, so Leuten, die sich in Lesekreisen organisieren, wird gerne mal vorgeworfen, dass sie so Theorieidioten sind praktisch, die sich nie mit der Praxis dann beschäftigen. Und jetzt haben wir verschiedene Sachen eigentlich gehört, was vielleicht die Linke ist, was die Rechte ist und so weiter. Was ich mir aber als Frage halt stelle, wenn wir die Linke zum Beispiel verstehen, eben als Kraft, die etwas verändern will, die eben nicht sich auf dem ausruhen will, was jetzt gerade ist, oder noch weniger auf dem, was früher mal war, was dann vielleicht faschistische Kräfte versuchen zu erreichen, dann ist halt die Frage, wie man das erreicht. Wir haben jetzt auch verschiedene Menschenbilder sozusagen gehört, dass wir eher sagen, dass Menschen von Natur aus eigentlich was Gutes wollen, dass sich in ihnen aber vielleicht auch Wut ansammelt, dass sie vielleicht dann doch dazu tendieren, sich die Köpfe einzuschlagen oder dergleichen. Ich stelle mir halt immer die Frage, wie man das dann in die Praxis übertragen kann. Da haben wir jetzt ja auch Sachen gehört, dass man zum Beispiel versucht, in den Kontakt zu gehen, Dinge zu entakademisieren. Da habe ich persönlich den Kritikpunkt, dass wir eben viel Politik gegen etwas machen, also zum Beispiel gegen Faschismus uns verbünden und vielleicht aber darin uns auch selbst verlieren. Also wir haben gehört, so das, was die SPD heute ist, das ist vielleicht nicht das, was linke Politik sein sollte. Und dann könnte man jetzt eben verschiedene Ansätze entwickeln, dass man entweder sagt, wir wollen eine Revolution durchsetzen und wir wollen eben mehr in diese Linksparte gehen von etwas verändern, oder wir versuchen erstmal Schadensbegrenzung zu betreiben. Ich verstehe nämlich auch den Punkt, dass ich sage, ja, okay, Olaf Scholz ist mir lieber als Björn Höcke. Aber da bin ich persönlich für mich sehr ratlos, weil wenn das Einzige, was wir tun können heutzutage, ist eben uns gegen Faschismus zum Beispiel zu verbünden und dann aber selber gar nicht mehr wissen, wer wir als Linke sind, was Marxismus ist und wofür wir eigentlich kämpfen und ja in der näheren Zukunft auch wahrscheinlich keine mehrheitsfähige Politik daraus machen können, wie wollen wir das dann erreichen? Und wenn wir es nicht über zum Beispiel Gewalt erreichen wollen, weil jetzt ja auch viel Kritik an zum Beispiel Stalinismus etc. dann aufgekommen ist, wie dann? Oder ist es eigentlich komplett sinnlos und die Linke ist tot und sie bleibt auch tot und warum sollte ich denn überhaupt noch links sein? Also das ist eine gute Frage erstens zum Akademismus. Also ich hatte zwei WGs, in der einen war ein Lokführer mein Mitbewohner, in der anderen einer, der am Hochofen stand. Ich habe mit denen nicht anders geredet als mit euch hier und die haben mich wunderbar verstanden, wenn ich denen gesagt hätte, wir müssen gegen die da oben mal was machen. Dann würden die sich verarscht fühlen, ganz ehrlich. Also, wir sollten das Proletariat nicht unterschätzen. Proletariat bedeutet nicht dumme Menschen oder ungebildete Menschen, sondern einfach nur Menschen, die halt arbeiten gehen. So. Da kommen die meisten von euch hin. Also, das muss ich sagen. Das ist ein trauriger Faktum eures Daseins, unseres Daseins, unser aller. Dann die andere Sache, wie kriegen wir die hin? Über Interessen und über Solidarität. Indem ich den Leuten zeige, ja, Leiharbeit ist schon ganz schön scheiße, ne? Dass man dich jederzeit, jeden Monat rausschmeißen kann hier. Oder? Ja, dann lass mal das abschaffen. Und das geht ja gemeinsam. Also Politik der Solidarität halt. Das ist unser einziges Mittel, mit dem wir... Also unsere einzige Waffe, mit der wir eigentlich gegen die Rechten kämpfen können, genau. Für Solidarität und immer die Möglichkeit irgendwie so aufmalen. Denn dieses ganze traurige Gedöns ist ja der Grund, warum die Menschen abdrehen und eigentlich nur noch Leute irgendwo im Irak und Syrien totschießen wollen. Das liegt ja daran, dass sie keine Perspektive sehen, dass sie sagen, ja, die Erde fackelt eh in 20 Jahren ab, da kann ich ja wenigstens ein bisschen Spaß haben hier. Nee, wir müssen denen sagen, eine bessere, glückliche Welt, eine gute Zukunft für dich und deine Kinder ist möglich und die erkämpfen wir jetzt gemeinsam. Sapalot nochmal. Das ist, glaube ich, der Weg, den wir alle gehen können. Einen anderen kenne ich nicht. Ich würde gerne was zu dem Stichwort Menschenbild sagen, weil es ist für mich also was ganz Entscheidendes. Ja. Ich glaube, dass nicht nur Linke, sondern überhaupt, es wird viel zu wenig darüber nachgedacht, wie Menschen sind. Menschen sollen befreit werden, aber wer sind Menschen? Ganz platt mal, du hast einfach die Frage, kommen Menschen, du hast das ja angesprochen, gut auf die Welt, böse auf die Welt, oder sind sie, wie meines Erachtens Karl Marx eher meinte, unbeschriebene Blätter, auf die dann die Produktionsweise irgendeinen Text schreibt. Ja, so, ich denke, von diesen verschiedenen Ausgangspositionen kommt man zu ganz unterschiedlichen Konsequenzen. Ja, weil Menschen, die von Geburt an böse sind, muss man unterdrücken, kontrollieren und irgendwie manipulieren. Menschen, die von Geburt an gut sind und die danach auch drängen, gut sein zu wollen, ja, menschenwürdig zu leben, müsste man eigentlich nur unterstützen, begleiten auf diesem Weg, den sie sozusagen natürlicherweise in gewisser Weise in sich tragen. Also insofern ist es eine fundamentale Frage aus meiner Sicht. Ja. Und um das wenigstens kurz anzuschließen, ich habe gerade einen Text fertig gemacht, einen langen, mit dem Titel Menschen als Marionetten, wie Marx und Engels die reale Psyche in ihrer Lehre verdrängten. Ja, also ich habe mich lange damit befasst, aber das ist egal, das hat was mit meiner Lebensgeschichte zu tun. Ich will nur sagen, ich glaube, der Marx und Engels, nicht erst der Marxismus, nicht erst der reale Sozialismus, haben den großen Fehler gemacht, die Psyche nicht nur auszuklammern, sondern im Grunde antipsychologisch, eine antipsychologische Lehre aufzustellen. Kann ich jetzt nicht ausführen, wird bestimmt auch Widerspruch erzeugen, hilft alles nicht. Ich wollte es wenigstens mal da lassen als Argument, guckt da mal nach und macht euch dann vielleicht ganz andere Ideen, als ich sie habe, aber macht euch Gedanken darüber, wie Menschen wirklich sind. Ja, weil wenn man das nicht begriffen hat oder nicht meint, irgendwie wenigstens begriffen zu haben. Von was will man dann verdammt nochmal ausgehen, wenn man die Menschen befreien will? Wie will man sich denn vorstellen, wie eine Gesellschaft aussieht, wenn man nicht mal weiß, wie eigentlich Menschen sind, was sie wollen, ja, was sie meinetwegen triebhaft, aber auch geistig, kulturell oder so mit sich tragen an gesunden Wünschen und Bedürfnissen? Meine Antwort ist, wir bauen eine sozialistische Partei, aber dafür müssen wir halt erstmal die Leute finden, die das machen wollen und können. Und ich glaube, also nur ein wichtiger Hinweis, die sozialistische Partei, also meine ich nicht eine Partei, die zu Wahlen antritt, sondern es geht um die Organisation der Zivilgesellschaft. Und das handelt sich dann vor allem um die gewerkschaftliche Organisation. Und das heißt, die Aufgabe dieser Mitglieder der Partei ist, natürlich machen wir Propaganda, um mehr Members zu kriegen irgendwie, aber die Aufgabe dieser die Gesellschaft ist nicht, den Leuten die Theorie zu bringen, sondern die Aufgabe ist einfach die Eigendynamik. Ich bin, das muss ich auch sagen, das wird jetzt die Klassikus-Leute so richtig schockieren, aber ich bin eigentlich auch ein Ökonomist irgendwo. So, ich glaube schon auch, dass bei Marx, auch bei Luxemburg im Massenstreik, dass es relativ klar ist, das ist auch irgendwie so ein selbstbefeuernder Prozess. Die Theorie ist schon notwendig, also auf vielen Ebenen, aber dieser Prozess an sich ist erstmal primär. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir die Zivilgesellschaft organisieren. Die müssen gar nicht unserer Meinung, die können immer noch erstmal CDU wählen oder von mir aus auch irgendwie irgendwelche Alltagsrassismen haben oder so. Das ist erstmal nicht, was uns interessiert. Uns interessiert, dass die sich gewerkschaftlich organisieren, dass sich die Mieter organisieren, dass wir irgendwie in den Stadtteilen irgendwelche Sachen aufbauen, also dass quasi die Zivilgesellschaft wieder beginnt, sich zu organisieren und zwar vor allem auf Grundlage der Klassenfrage, zum Beispiel in den Betrieben. Und wenn wir das erreichen können, wenn wir das sozusagen diesen Prozess befeuern können und zum Sieg führen können, dann haben wir sehr gute Karten, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist, aber das ist auf jeden Fall ein guter Shot und ich würde es auf jeden Fall machen. Und hoffentlich haben wir genug Zeit dafür, aber ich denke, dass es geht. Also ich bin gar nicht so pessimistisch, auch wenn die Linke gerade tot ist, aber es gibt Keimzellen irgendwie und die müssen wir entwickeln. Ganz kurz darauf eingehen, weil es irgendwie Front ist. Ich verkaufe nicht das Proletariat für doof. Also es hat mehr was damit zu tun, dass man rauskommt aus diesem Theorietum, dass man gerade handelt, dass man was macht, dass man sich in Gewerkschaften zusammen verbündet, statt irgendwie, weiß ich nicht, Lesekreise zu machen und über alles Mögliche zu reden. So, ist ja auch schön, es ist super schön, aber es soll ja nicht das Einzige sein. Und genau, was ich mir vorstelle, was man machen kann, um linke Politik wieder zu beleben, nicht nur gegen etwas zu sein, sondern für etwas zu sein. Ich glaube, ich mache viel Problembegrenzung, deswegen bin ich Mitglied bei den Users. Das ist, glaube ich, ein ziemliches Motto bei uns. Man muss irgendwie das geringste Übel nehmen. Ich bin kein Fan von Revolution, weil die meistens gewalttätig ablaufen. Und also wenn es eine friedliche Revolution gibt, wenn es einen Plan dafür gibt, bin voll dabei. Ich bin aber kein. Ich habe mein Leben ist halt nicht Lust, eine gewalttätige Revolution zu erleben, vor allem weil das Ergebnis danach auch nicht immer klar ist. Also die Revolution in Russland hat jetzt nicht unbedingt den demokratischen Sozialismus gebracht, sondern den Stalinismus. Ich versuche. War nicht nice. Was? Das davor war auch nicht so nice. Das davor war absolut nicht nice, aber das, was jetzt ist, ist auch nicht nice. Die Frage ist, ob es was Besseres kommt. Also später was Besseres rauskommt. Da muss man sich halt sicher sein. Und ich bin mir sicher, mit Problemkette komme ich definitiv was Besseres hin. Mit einer Revolution weiß ich es nicht. Gewerkschaften unterstütze ich voll. Mehr mit Gewerkschaften arbeiten. Ich glaube, Gewerkschaften sind eigentlich noch geradezu mächtiger als Parteien, die man wählt. Einfach weil die einen riesigen Einfluss haben können, weil von unten nach oben Kraft gegeben wird und das dann halt auf die Parteien wiederum Einfluss übt. Wenn Gewerkschaften stark sind, dann ist auch linke Politik stark. Okay, die letzten zwei Fragen. Hier die erste. Frage. Kannst du ein bisschen lauter reden? Ja, ich möchte eine Frage zum psychologischen Charakter des Faschismus stellen, weil du hast teilweise dein Eingangsstatement von Faschismus als Enthemmung gesprochen. Du hast davon gesprochen, es sei eine Reaktion oder ein Produkt von Unterdrückung. Und aus den beiden Sachen ziehe ich heraus, Faschismus lässt sich auch als eine Form von Subjektivierung verstehen. Und in dem Sinne möchte ich fragen, was für eine Subjektivität ist das? Und auf welche Form von Unterdrückung antwortet sie heute? antimodernen Ressentiments in diesem Kontext gesprochen. Mir stellt sich die Frage, was haben die Faschisten heute verloren und was wollen sie gewinnen in dem psychologischen Profil, das sie entwickeln? Und noch zu dem, was du als letztes gesagt hast, ist meine Hypothese vielleicht, ist nicht gerade auch eine Form der faschistischen Subjektivierung, dass man sich mit seiner Identität als sagen, triebhaft bestimmter natürlicher Mensch identifiziert und nicht als Wesen der Freiheit? Also ich kann ja nicht folgen, ehrlich gesagt, aber das hat sicherlich mit mir zu tun und mit den Begriffen und meinen Gebieten, auf denen ich unterwegs bin. Was ist denn Subjektivierung? Ich würde sagen, es ist die Möglichkeit, sich als Handlungsfeld, sich in dem Sinne als innerhalb der Verhältnisse wirklich zu begreifen und damit eine kohärente Identität, die aber auch nach außen wirklich rauskommt. Okay, ich will auch mal sagen, wir hatten ausgemacht, weil ich fahre jetzt nochmal 2,5 Stunden durch die Nacht, ja. Also das war jetzt, also dass ich hier bin, gerne hier noch, also natürlich macht wie ihr wollt, aber ich hau dann jetzt ab. Deswegen, ich kann, wenn ich dich richtig verstanden habe, in faschistischen Tendenzen und überhaupt in gesellschaftlichen destruktiven Tendenzen keinerlei Subjektivierung, so wie ich es jetzt verstanden habe, was du meinst, erkennen, sondern eigentlich eine, da müsste man sagen, eine Entsubjektivierung. Aber das ist wieder genau eine Frage des Menschenbildes. Wenn du sagst, machst du wahrscheinlich nicht, aber wenn du sagen würdest, Menschen sind von Geburt an böse, Sigmund Freud, Konrad Lorenz, viele andere sagen das ja, ne, späte Freud jedenfalls. Okay, dann kannst du sagen, dann kannst du dich im Faschismus ordentlich subjektivieren. Wenn du mein Menschenbild hast oder das von Erich Fromm oder Wilhelm Reich, dann sagst du, das ist das ganze Gegenteil, du wirst entmenschlich im Grunde. Ja. Okay, und das ist noch mein Schlusswort. Viel Spaß noch und danke. Also weil du ja mich angesprochen hattest mit der ganzen Angelegenheit, jetzt ohne tieferes auf das Menschen, ich bin nicht vom Fach, ich bin kein Psychologe, ich habe nur dieses Wissen, was man da hat. So als, ich sehe es schon so, dass das, was Fanon zum Beispiel beschreibt, bei dem, was der Kolonialisierte empfindet, wenn er den Siedler totschlägt oder so, dass das dem schon sehr nahe kommt, als was die Faschisten einem Menschen verheißen. Und das ist auch älter als der Faschismus, das war eigentlich schon immer eine Angelegenheit, wenn du die disziplinierten römischen Legionäre dir angesehen hast, die wirklich deren Alltag geregelt war, die Städte gebaut, die sich ihrem Lager angelegt haben wie ein Schachbrett und so weiter, wenn die eine Stadt erobert haben, haben sie alles in einer Orgie der Tötungen und Vergewaltigungen überzogen und sich völlig enthemmt wiederum. Die Zivilisation mutet uns ja gewisse Sachen zu. Wir müssen uns benehmen, wir müssen uns den Hosenstall zumachen und so weiter, wir müssen uns die Zähne putzen. Und das ist quasi ein günstiger Lohn für die Herrschenden, zu erlauben, mal Dispens zu nehmen von zivilisatorischen Pflichten, denen der Mensch unterworfen ist. Also du darfst eigentlich Leute nicht im Internet beleidigen, aber wenn du im Kollektiv der AfD-Facebook-Gruppe bist, dann darfst du es schon, dann kannst du es und dann wird es auch noch honoriert und alle applaudieren dir. Wenn du bei dir mit deinen Kindern irgendwie so darüber redest, dass du diese ganze Impferei ganz gefährlich findest, sagen die dir, Oma, du spinnst. Und wenn du das aber bei deiner faschistischen Bezugsgruppe hast, dann sagen die dir, jawohl, genau, richtig, du bist die neue Anne Frank. Und das ist halt so das Ding mit der Enthemmung, so funktioniert sie jedenfalls bei diesen Sachen. Und natürlich hat der Faschismus, sowohl der Nationalsozialismus als auch der italienische und so weiter, haben das natürlich genutzt. Also die haben ihren Folterknechten ermöglicht, sich ihre fiesesten sadistischen Vorstellungen auszuleben. Einfach. Das war natürlich fester Bestandteil der ganzen Angelegenheit. Aber das sind ja auch wir. Also deshalb, ich würde davor warnen, zu sagen, diese psychologischen Mechanismen von Enthemmung und Gewalt, also du hast ja auch schon gesagt, das gab es auch schon vorher, das ist etwas Spezifisches für den Faschismus. Der Faschismus basiert darauf, natürlich in dem Sinne von, das ist ganz zentral für die Funktionsweise von Faschismus, quasi diese Aggression, die sich anstaut, auch entladen zu können. Und das hat was Karnevaleskes, das haben wir auch beim Islamischen Staat gesehen, das hatte was komplett Karnevaleskes und irgendwie so das Gegenteil eigentlich von Zucht und Ordnung. Also wenn man sich anguckt, wie die Nazis irgendwie gerade im Ostfeldzug gewütet haben oder wie dann der Islamische Staat sich benommen hat, das ist ganz klar, dass hier eigentlich diese Enthemmung stattfindet. Aber die findet auch statt in der Französischen Revolution und die findet auch statt in der Sozialistischen Revolution. Also zumindest hat sie das immer getan. Im anarchistischen Spanien, in der Russischen Revolution. Und ich rede gar nicht von diesen verordneten Gräueltaten, wie wenn zum Beispiel, und ich will nur sagen, ich bin eigentlich ein Fan der Russischen Revolution, aber wenn zum Beispiel, und ich bin auch ein Fan von Trotzki und Lenin, ich bin gegen Stalin, aber wenn jetzt Trotzki und Lenin irgendwelche Gasbomben auf Bauern in Tambov geschmissen haben, weil die einen Aufstand gestartet haben, so das könnt ihr nachlesen, also die haben wirklich tausende Leute Zivilisten vergast und so. Das meine ich gar nicht. Und ich meine der ganz normale Rotgardist, so der ganz normale Mensch auf der Straße in der Französischen Revolution. Wenn du rausgehst und endlich kannst du es denen zeigen, diesen Wichser. So das Ding, ja. Und das machen die Leute und die haben Spaß dabei. Die haben unglaublichen Spaß. Und die haben den gleichen Spaß, den die Nazis haben und den die Leute haben, die irgendwie im Islamischen Staat aktiv sind. Ich glaube, das ist der Antifas. Genau. Oder diesen Spaß hast du nämlich auch, den habe ich auf Demos, da hatte ich den oft. Den hast du auch teilweise im Internet, den haben die Leute bei der Cancel Culture, wenn sie wieder jemanden durchs Internet treiben können. Und den haben wir die ganze Zeit, die kriegen da immer so ein bisschen davon. Und in der Revolution oder beim Faschismus, da kriegst du halt richtig viel davon. Also ich würde mich einfach mal, ich finde das nicht gut, aber ich finde es nur sehr billig, quasi das nur immer den anderen in die Schuhe zu schieben, weil das ist eine latente Gefahr und da müssen wir irgendwie navigieren, weil wir müssen das manchmal vielleicht so ein bisschen unleashen, weil wir das brauchen für bestimmte Sachen, aber wir müssen das auch unter Kontrolle halten, weil das halt super gefährlich ist. Mhm. Also ich würde schon sagen, dass der Faschismus diese Enthemmung systematisch einsetzt, während sie woanders einfach so mal vorkommen. Ich glaube schon, dass Robespierre und diejenigen darauf gesetzt haben. Ja, machen wir jetzt die allerletzte Frage und dann könnt ihr in der Antwort auf die Frage gerne dann noch abschließende Bemerkungen machen, Abschlussstatements und dann, ja. Ich wollte eigentlich erst eine andere Frage stellen, aber vielleicht von der Entwicklung gehe ich jetzt doch zu einer neuen Frage über. Und zwar, ich wollte schon länger irgendwie die Frage aufwerfen, wie verhandelt ihr den Antisemitismus? Weil zum Beispiel die Frage am Anfang öfter diskutiert aufkam, von wegen, ist die Rechte, ist der Faschismus etc. Das Schlagen von oben gegen Schwächere, gegen Minoritäten, gegen kleine Gruppen. Und im Antisemitismus selbst gibt es aber dieses Bild von dem Juden jetzt nicht unbedingt als den kleinen Schwachen, sondern eigentlich eher die große verschwörerische Elite. Und entsprechend gibt es ja auch oft so diesen Begriff, zum Beispiel von Postone, von dem Antisemitismus als dem verkürzten Antikapitalismus oder verkürzten Kapitalismuskritik. Und da ist ja die Idee eigentlich so, es hat ein gewisses egalitäres Moment, ein gewisses, wenn man so will, könnte man es vielleicht nach manchen Bestimmungen von links, die jetzt hier irgendwie aufkamen, als links begreifen, nämlich es ist die Idee von, wir schützen die arme Allgemeinheit gegenüber den großen bösen Kapitalisten, wenn man so will. Wird ja auch oft direkt verbunden, ne? Kapital und Bolschewismus, das ist beides irgendwie jüdische Verschwörung. Und da frage ich mich so ein bisschen, ne? Irgendwie ist diese Bestimmung gegen Kapital, gegen die großen Bösen zu sein, hinreichend, um links von rechts abzugrenzen, scheint mir besonders hinsichtlich des Antisemitismus nicht so klar. Und was heißt es auf einer Ebene von, wenn es nicht irgendwie rein auf dieser Ebene von, die sind bewusst, egoistisch bewusst, ausgrenzend etc., sondern vielleicht sogar, die meinen es vielleicht sogar gut, was ist dann die Distinktion von irgendeiner linken Position gegenüber einer rechten und hat die was mit einer reinen Ideologie, oder umgekehrt, was heißt es, wenn man davon als Ideologie spricht, weil ihr es ja oft verwendet habt, ist es einfach eine falsche Vorstellung, ein falscher Wertekomplex oder ist es eine inhaltliche Trennung und wenn ja, worin seht ihr die? Also es ist völlig klar, dass Antisemitismus und Rassismus ganz unterschiedliche Systeme sind, das hast du völlig korrekt ausgeführt, dass Antisemitismus gegen ein vermeintliches Oben sich richtet, das ist auch der Kern des antimodernen Ressentiments, dass man diesem unsichtbaren Verhältnis, das dich aber knechtet und das auch deinen Chef eigentlich zwingt, dich zu knechten, irgendwie, dass man diesem Verhältnis irgendwie ein Gesicht geben möchte. Das ist ja quasi die Grundlage für den Antisemitismus und natürlich nutzt der Faschismus ihn gerne, wenn er kann irgendwie und wenn er die Möglichkeit dafür findet. Das ist eine im Grunde klare Kiste, dass das so funktioniert. Gegen das Kapitalsein ist aber nicht Antisemitismus, es ist das Gegenteil davon, denn du nimmst dann den Kampf doch gegen dieses Abstrakte. Also wenn du dieses abstrakte Verhältnis tatsächlich angreifst, wenn du tatsächlich sagst, dieses System ist das, was ich bekämpfe, nicht irgendjemand in diesem System, nicht irgendeine Charaktermaske tatsächlich, sondern dieses System ist das, was weg muss. Und da muss ich Wege finden, um dieses System zu beseitigen. Aber ist das, was Buston als Antisemitismus bezeichnet, der Kampf gegen das Abstrakte? Der Kampf gegen das Abstrakte? Nein, der Antisemitismus ist ja... Also es ist nicht befreiend gegenüber dem Konkreten, Abstrakte. Beispielsweise des Volkes ja, oder klar. So, dieser Rasse etc. ist nicht das Abstrakte, was wünschenswert ist. Was meinst du? Du hast jetzt gemeint, wenn man gegen das Abstrakte und nicht gegen einzelne Personen ist, ist es nicht so schlimm. Aber ist nicht bei Buston zum Beispiel gerade dieser Kampf gegen das Abstrakte auch unpersonifiziert das Problem, also sagt er nicht quasi, das Abstrakte ist ein Potenzial gegenüber der Konflikten. Ich meine nicht das Abstrakte im postunischen Sinne, ich meine das Wertverwertungsverhältnis, das wirtschaftliche System, das uns dazu führt, das dazu führt, dass diese ganzen Ressourcen erstmal entstehen. Ich glaube, ihr habt beide recht. Also ich glaube, das stimmt, also es ist einfach nur eine Frage der Begriffsverwendung. Also, was du eigentlich sagen wolltest, ist einfach, sobald du das personifizierst quasi, statt gegen das System zu kämpfen, dann bist du halt super schnell irgendwie schon auf der antisemitischen Schiene. Und übrigens auch korrekt hast du genannt, dass natürlich, gerade wenn man auch so einen Begriff hat, Faschismus sehr eng mit antimodernen Ressentiments zu verknüpfen, gehört Antisemitismus sehr eng dazu, weil es halt eigentlich die Personifikation dessen ist. Übrigens, bei Ludwig Klages in meiner Doktorarbeit habe ich auch herausgearbeitet, dass er den Geist, also die Rationalität selbst, als Parasit mit Namen Geist bezeichnet und direkt mit dem Judentum verknüpft. Also das heißt quasi, die demokratische bürgerliche Revolution, das Finanzkapital, die Aufklärung, der Geist, die Juden sind eigentlich eine Soße so quasi. Und das ist, genau, und Heidegger sprach in dem Sinne von dem Gestell, was er vorher die Machenschaft genannt hat, also auch wieder quasi die Verbindung von rationaler Geistigkeit mit dem Judentum. Was aber dass die Sache ist und was auch eine Gefahr ist. Also wir sind nicht gegen dieses abstrakte System, weil wir gegen Abstraktheit sind. Das wäre wiederum rechts. Yeah. Sondern wir sind nur gegen dieses System, oder das wäre faschistisch oder zumindest antimodern. Wir sind gegen dieses abstrakte System, weil wir jetzt durch ein anderes System ersetzen wollen. Wir haben nichts gegen die Abstraktheit als grundlegende Form, yeah. Sondern wir haben was gegen das konkrete System, das existiert. Genau. So. Und das müssen wir aber als so ein konkretes System, als ein System angreifen und nicht die Personen irgendwie, die wir damit identifizieren. Ich glaube, dazu kommen wir heute nicht mehr, das zu diskutieren, aber es gibt bestimmte Phänomene in der Linken, die tatsächlich Pipelines sind zu einem Denken, das verschwörungstheoretisch oder antimodern oder vielleicht sogar protofaschistisch werden kann. Es gibt bestimmte Aspekte des linken Denkens, auch die Art und Weise, wie Linke ihre Freund-Feind-Bestimmung vornehmen, die Art und Weise, wie sie die Welt einteilen in Opfer und Täter, also quasi in privilegierte, böse Leute und dann gibt es irgendwelche Unterdrückten, die dagegen aufbegehren. Also dieses Schema kann angewendet, das ist letztendlich auch das Schema, das die Nazis hatten, die haben halt gedacht, die Deutschen sind sie unter, ist es eigentlich nicht. Ich sag nur, die heutige Linke denkt halt teilweise. Die Nazis haben wirklich die Deutschen als die als kolonisierte Volk betrachtet. Während die Juden quasi, das ist die Abstrakte, das sind die kulturlosen Amis und Sowjets, das sind die Intellektuellen, die kein Vaterland mehr haben, diese Kosmopoliten. Ja, das ist so eine maschinelle, das ist so Avatar, dieser Film, diesen blauen Menschen. Der selber hat auch mal gesagt, ja, das ist ein durch und durch ein Film, der die Ideologie der identitären Bewegung ausdrückt. Und das stimmt. Also die Idee ist, es gibt diese naturwüchsigen so Menschen, die da so chillen, und also diese blauen Viecher. Und dann kommen halt diese gierigen, diese Juden, die das alles so genau, die aber schwächer sind, aber die haben diese fiesen Maschinen und so. Und dieses Denken, glaube ich, wenn ihr genau schaut, das gibt es auch. Okay, ich glaube, das Bild. Das Bild kommt. Und das war meine Antwort. Vielleicht, genau. Ich weiß nicht, ob du noch was zu Antisemitismus sagen wolltest. Mach das gerne und dann machen wir wirklich Abschlussstatements und das ist genau, also was ich noch dazu sagen wollte, war, wie ich angebracht habe, geht gegen Minderheiten. Das heißt aber nicht, dass die sie als Minderheiten ansehen. Also, die Juden waren faktisch eine Minderheit in Deutschland. Sie haben sie einfach nur mit einer Verschwörung, das habe ich ja auch nachher gesagt, dass die letztendlich immer Linke, aber auch sämtliche Minderheiten mit Verschwörungen zu etwas stilisiert haben, was sie nicht sind. Also Antisemitismus dreht sich ja nur sämtliche, naja, Rollen komplett umzukehren, Juden als die da oben zu stilisieren. Heutzutage kann man auch, es geht ja in sämtliche Minderheiten rein, zum Beispiel die queere Bewegung, dass auf einmal alle trans werden sollen, dass ja, also einfach sämtliche, dass es einfach eine Umkehrung ist. Ich glaube, so simpel würde ich es nicht mehr auf mich einfach ausdrücken. Abschlussstatement. Genau, dann machen wir gerne einfach Abschlussstatement in der Reihenfolge noch kurz. Also falls ihr noch was sagen wollt, wisst ihr auch nicht. Ich glaube, ich würde noch was sagen. Ich würde einfach sagen, ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Auch wenn ich es gegen Akademisierung geschossen habe, halte ich es doch für wichtig, auch solche Diskurse zu haben. Wenn ich irgendwas noch hinzufügen würde, dann wäre das vielleicht der Aufruf, Faschisten oder faschistische Politik grundsätzlich etwas opportunistischer zu verstehen. Denen sind dieser ganze Hass gegen irgendwelche Leute ist für sie alle eine Funktion. Auch für die Leute im Internet, die erzählen ihren Quatsch, um ihre Triebe zu befriedigen, um sich gut zu fühlen, so irgendwie. Deswegen erfinden sie umso Hanebüchen daran, Quatsch immer wieder. Und für die Politiker, für ihren kleinen Kreis, das sowieso irgendwie ist, und Schauspieler spielen. Und auch Hitler ist im Grunde ein schlechter Schauspieler gewesen, der aber dann irgendwie das darstellen wollte auf einer Bühne, auf die er nicht hingehört hat. Oder durfte. Also irgendwie, das ist alles eine historische Tragödie. Also es sind. Man muss sie natürlich bekämpfen oder so, aber man muss ihren jeweiligen Bahn nicht immer so irgendwie wahrnehmen, auch wenn sie natürlich die Ressentiments haben, aber der Ausdruck der Ressentiments kann beliebig sein. Genau. Und noch eine wichtige Sache, wo gibt es hier was Gescheites zu essen? Klären wir gleich. Okay, ich würde, glaube ich, nur eine Sache wiederholen, einfach, und zwar, dass das zentrale Ziel der Linken der Kampf für den Sozialismus ist. Und wir können natürlich in bestimmten historischen Phasen, kann man der Meinung sein, dass es notwendig ist, jetzt quasi Abwehrarbeit gegen den Faschismus zu leisten. Ich bin da nicht gegen, aber es kommt auf die Situation an. Ich denke, die Situation jetzt ist eine Situation, die sich dadurch auszeichnet, dass wir uns irgendwie reorganisieren müssen, um den Klassenkampf wieder aufzunehmen. Und wir dürfen uns von dieser Aufgabe nicht zu krass ablenken lassen davon, dass irgendwelche Clowns in Amerika oder irgendwelche Geschichtslehrer in Deutschland dann irgendwelche Sachen sagen, sondern wir haben eine eigene Mission. Und diese Mission hat was zu tun mit dem Verhältnis von Kapital und Arbeit und mit der Überwindung des Kapitalismus durch eine sozialistische Revolution. Ich glaube, das ist more important. Selbst wenn das natürlich jetzt komplett unrealistisch klingt, but let's try. Also lass uns einfach mal gucken, ob man das nicht doch mal aufziehen kann. Wenn wir dabei scheitern, wird es zumindest Spaß gemacht haben, und wenn wir aber also ja, genau, das war's eigentlich. Okay, vielen Dank euch. Ja, danke euch auch an euch für die Aufmerksamkeit. Nehmt euch gerne noch Zeitschriften mit, und ansonsten für die Lust haben, wir treffen uns gleich in 10 Minuten, wenn wir aufgeräumt haben, draußen und gehen noch was trinken in der Nähe eines Menschencafés, die mir